Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 51. Dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Joke. Hallo, hier ist Steff. Ich bin Marlene. Joke hat ganz angstvoll hat Joke zu Steff geguckt. Weil alles Joke durcheinander gegangen ist. Alles durcheinander. Hallo, hier ist Joke 51. Achtung, Achtung. Willkommen in den Zonen der Stößchen. In der Stößchenzone. Willkommen in der Stößchenzone. Oh, unbewohnbar. In der unbewohnbar. Scheiterloses Stößchen. Scheiterloses Stößchen, Joke 51. Ja, ich glaube, ich habe so ein Problem, wenn es so warm wird, dann kann ich nicht mehr so gut denken. Wer kann das schon? Und das ist ein sehr individuelles Problem. Was du da hast. Gestern bin ich auf den Dachboden gegangen, auf dem es ungefähr 20 Grad wärmer ist als draußen. Was nur ein Stockwerk über uns ist. Es ist nur ein Stockwerk über uns. Und dann bin ich da hochgegangen, weil ich was zum Renovieren gesucht habe. Und als ich hier oben war, konnte ich nicht mehr denken und wusste nicht mehr, was ich holen wollte und was ich hier oben machen wollte. Und konnte immer nur noch so schwitzen denken. Das war ein bisschen zu krass. Also ich kann nicht so gut denken. Es tut mir leid, jetzt habe ich irgendwie die Einleitung ein bisschen verheddert. Möchtest du nochmal eine ordentliche machen? Und nee, das ist schon okay. Wir können jetzt einfach alle sind jetzt ganz verwirrt. Ja, das passt ja auch. Also es ist Juli, unsere Juli-Ausgabe. Ja. Die auch eine Juni-Ausgabe ist. Ja, stimmt, wir haben im Juni nichts gemacht. Nee. Aber wir haben uns vorbereitet im Juni. Und jetzt Podcast mit dem Juli. Wir trinken Tee, den wir aus der Schweiz mitgebracht haben. Wo Marlene und ich mit unserem Pflegekind gerade waren. Und wie findest du ihn so? Für 8 Tage. Ich habe ihn noch nicht probiert. Oh, probier mal. Und vor allem 2 Freundinnen besucht haben. Hm. Das war toll. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir auch noch kurz von unserem Schweizurlaub erzählen. Ja, können wir machen. Der Tee ist sehr lecker. Ich habe auch den Tee bereits probiert und trinke jetzt Jasmin-Tee. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich irgendwie sowas wie 30 Grad draußen. Es ist vormittags, was haben wir heute? Dienstag, ne? Es ist Dienstag, Vormittag und es sind schon über 30 Grad, gefühlt zumindest draußen, wahrscheinlich sind es unter 30. Aber es ist auf jeden Fall sehr warm und wir trinken warmen Tee. Sehr gute Idee. Ja. Genau, Marlene und ich waren... Das ist wirklich sehr lecker, der Tee, muss ich kurz noch erwähnen. Das ist, wie heißt der? Bergkräutertee mit Edelweiß, heißt ja, der, glaube ich. Ja, mit Edelweiß. Ja, ich habe extra den mit Edelweiß ausgesucht, weil wir am Ende noch Franken auf den Kopf kloppen mussten. Und dann haben wir uns im Supermarkt mit leckeren Sachen eingedeckt, zum Beispiel mit Bergkräutertee mit Edelweiß. Mhm. Ich war 8 Tage da mit unserem Kind und haben Basel besucht. Und haben eine Freundin besucht, die einen Hof hat, einen Bauernhof. Und die versuchten, da irgendwie so ein queeres Hofprojekt draus zu machen. Das war sehr interessant. Und auch Basel fand ich sehr interessant. Und es war schön, die mal wieder zu treffen, die beiden. Das passt ja aber auch so ein bisschen, was wir in Basel erlebt haben. Wir haben ja so ein bisschen was Feministisches in Basel gemacht auch. Stimmt, ja. Das passt eigentlich auch tatsächlich ganz gut zu unserem Thema, was wir uns heute ausgedacht haben. Das Thema, was wir uns ausgedacht haben. Genau, heute soll es um Institutionalisierung gehen. Da sagen wir am besten gleich nochmal was dazu, ne? Ja. Oder wollen wir erstmal kurz... Das ist ein lange, komische Wort. Das ist ja schon ein bisschen ein langes Wort. Wollen wir das kurz mal erzählen, was wir darunter verstehen? Ja. Finde ich gut. Bevor wir irgendwie wieder abschweifen. Ja. Wir wurden ja gebeten, Dinge am lebenderen Beispiel irgendwie zu erzählen und nicht zu, also und auch oh Gott, ja, so ein bisschen praktischer irgendwie. Ein Riesenstößchen, wir haben ganz tolle Fanpost bekommen. Ja, oh ja, wir haben ganz tolle Fanpost bekommen. Aus das stimmt. Japan. Ja, das wissen wir, die kommen. Zumindest sehr viele. Also ganz toll. Das war ganz toll. Wir haben eine ganz tolle Post bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja. Mit ganz tollen Jahreszeitenkärtchen. Mit Katzen drauf. Ja, mit Katzen. Und einem Schaumstofffrosch, den man so eindrücken konnte. Alle, die hier vorbeigekommen sind, haben auf dem Briefumschlag erstmal diesen kleinen Schaumstofffrosch gedrückt. Also wir waren ganz, ganz verzückt. Das klingt jetzt so, als wenn hier ständig irgendwelche Leute vorbeikommen. Ja, ständig. Ja, jeden Tag. Mindestens 3 und dann kommen die hier in meine Küche, drücken auf den Schaumstofffrosch und gehen wieder. Ja. Das hat sich mittlerweile hier zum Touri-Magnet auch. Ja, wenn ihr mal so in Hamburg, wie heißt das, Lonely Planet, dann steht da immer Geheimtipp. Im Blockviertel nicht vergessen, den Schaumstofffrosch zu drücken. Nein, so schlimm nicht. Aber ja, also auch der, also es waren nicht nur die Katzen toll und der Frosch und die Karten, sondern auch das, was drauf stand. Ja. War ganz toll. Vielen Dank dafür. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Institutionalisierung. Ach so. Ah, ja. Haben wir nichts mehr sonst als Prägeplänkel hier draufstehen? Nee, da steht ja, wir machen ja vielleicht noch ein bisschen Schweiz-Prägeplänkel. Ach so. Dann hätten, können sich nur Leute vielleicht schon mal dafür entscheiden, ob sie eigentlich diese Folge hören möchten oder nicht. Ach so. Jetzt so ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben das vor ungefähr einem Monat besprochen. Ja. Ob wir noch was wissen. Und ob wir tatsächlich noch so auf einer Schiene sind, was so den Inhalt angeht. Ja. Nochmal gucken, wir werden sehen. Unterm Strich haben wir uns ja immer was zu sagen. Also, ohne jetzt irgendeine korrekte Definition des Wortes zu kennen, finde ich, dass Institutionalisierung für etwas, für irgendwie einen Prozess steht, bei dem bestimmte Themen einen festen Ort bekommen. Krass. Das war sehr meta. Das war jetzt nicht sehr praktisch. Es geht ja auch nicht darum, aber dass wir jetzt total, dass wir jetzt was total Praktisches sagen, weil irgendwie Beispiele kommen ja noch. Es ging, oder vielleicht erstmal ein bisschen sehr weit gefasst und dann kann man es ja nochmal runterbrechen. Also sei es halt sowas. Ich habe das Wort Institutionalisierung irgendwie am meisten mitbekommen durch mein Gender- und Queer-Studies-Studium und meine Tätigkeit dann im Fachschaftsrat, in dem es immer so darüber diskutiert wurde, wie gut das funktioniert, irgendwie solche Themen wie Gender-Studies oder Queer-Theory zu institutionalisieren, also irgendwie in bestimmte Strukturen einzubauen oder bestimmte Strukturen zu geben. Sozusagen einen festen Ort, an dem der vielleicht auch nicht mehr so flexibel ist. Also so, da kommen dann noch andere Strukturzwänge dann meistens mit dazu irgendwie. Und es wurde sehr viel diskutiert, was es bedeutet, sowas, Sachen so einen festen Ort zu geben oder in eine größere Struktur fest einzubauen oder zu versuchen, fest einzubauen. Das verbinde ich mit Institutionalisierung. Ja, so, also um da nochmal anzuknüpfen, so ein paar praktische Beispiele. Das, was Steff eben meinte, das ist, glaube ich, auch so ein klassisches Beispiel irgendwie, wenn es an der Uni, wenn so ein Studiengang eingerichtet wird, der aus so einem subkulturellen Bereich kommt, also sowas wie Queer Studies oder Gender Studies, dann ist das eine Institutionalisierung von einer Bewegung oder von Bewegungspolitiken oder sowas. Und was wir heute, worum wir uns heute wahrscheinlich hauptsächlich drehen werden, ist Politiken aus dem Homo-Queer-Bereich, die irgendwie in realpolitische Festsetzungen umgemodelt werden. Oder auch feministische. Oder feministische, genau. Feministische Ansätze oder Politiken. Homo-Queer und Feminismus. Ja. Eigentlich wie immer. Und meistens ist es halt bei Institutionalisierung so, dass da so positive und negative Seiten dranhängen. Einmal mehr Sichtbarkeit und eventuell einfach auch so finanzielle Förderung und ideelle Förderung und sowas. Aber andererseits, was Steff eben schon meinte, mehr Einschränkungen. Eventuell müssen sich die Leute dann nach irgendwelchen Vorgaben richten oder sowas. Es ist nicht mehr alles so frei und wild wie in der Subkultur oder sowas. So würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen, was Institutionalisierung eigentlich meint. Ja, fragt sich ja auch, ob das dann alles immer so frei und wild ist in der Subkultur. Ja. Ne? Das wäre ja dann auch nochmal eine spannende Frage. Ja. Ja, damit hat Joke auch eigentlich den Inhalt dieses Podcasts schon zusammengefasst. Und falls ihr wir hören uns wieder im August. Achso, too long didn't read. Ach nee, too long didn't listen. Könnt ihr jetzt aufhören. Naja, also für den Fall, dass ihr noch weiter zu dem Thema irgendwas hören wollt, dann könnt ihr jetzt weiterhören. Ansonsten, wir werden uns wahrscheinlich nicht sonderlich weit weg von diesem Themenfeld bewegen. Zumindest haben wir das nicht vor. Mal gucken, was passiert. Also, naja. Genau. Das ist eigentlich ein ganz schönes Konzept. So in 5 Minuten einmal so das Thema Gruppe weiß und schon irgendwie so, jetzt könnt ihr euch auch einfach selbstständig irgendwelche Gedanken darüber machen oder feststellen, ach, das habe ich eigentlich gerade schon total durchgekaut. Und bei Interesse geht's jetzt los. Noch die nächsten 2 Stunden zum Appetizer. Und wenn wir groß sind, dann machen wir irgendwann so Inhaltsmarker. Kapitelmarken. Kapitelmarken. Ja. Das stimmt. Wir können auch so Themenjingles machen. So Einspieler. Also die guten Podcasts, die was auf sich halten, eigentlich die guten Podcasts haben das mittlerweile eigentlich an. Ja. Aber wir nehmen ja auch immer noch mit einem Laptop auf. Also von daher, wir haben unser Equipment quasi überhaupt nicht geändert, irgendwie so von Anfang an. Warum sollten wir jetzt plötzlich mit Kapitelmarken anfangen? Wie machen vielleicht wir? In 2 Jahren, mal gucken. Ja. Und wir hatten ja auch, also dabei fällt mir ein, ich wollte ja irgendwie so gerne mal so einen Livestream machen und eigentlich ja, hatten wir ja auch schon mal irgendwie, wollten wir das eigentlich machen jetzt, jetzt haben wir das wieder nicht gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal öffentlich kundgetan haben, dass wir das überlegt haben. Man könnte, ich könnte ja auch einfach mal, ich frage mal einfach, wie groß das Interesse eigentlich ist, daran das zu machen. Das wäre ja vielleicht auch noch entspannt irgendwie. Also die Idee ist tatsächlich einfach mal so eine Folge live aufzunehmen oder beziehungsweise also aufzunehmen und halt live zu senden, zu streamen. Was man dann halt irgendwie ein bisschen vorher würden wir halt ankündigen, wenn wir wissen, wann das machen. Und ja, und dann wäre halt so ein bisschen die Frage, ob wir dann einen Chat nebenbei haben, wo man dann einfach, also es gibt sozusagen den Anbieter, über den ich das machen würde, der hat eh einen Chat am Start, also da kann man das eh irgendwie machen, dass da nebenbei schon ein Chat läuft. Und dann wäre so die Frage, ob wir dann tatsächlich irgendwie einfach so eine Chatrunde machen oder ob Leute sich quasi im Chat untereinander treffen, aber gar nicht so richtig sich mit uns unterhalten können, weil wir ja podcasten. Also weil wir ja, also das wäre nochmal die spannende Frage, ob das sozusagen überhaupt funktioniert, weil, oder ob es dann nur, ob das dann nur noch interessant für Live-Hörende ist und gar nicht mehr für die Leute im Nachhinein, weil wenn wir so viel auf den Chat eingehen, dann ist es meistens, also ist es ja so, dass es dann im Nachhinein nicht mehr so interessant ist, wenn man das nicht vorliest, was da gerade passiert, so, sondern nur reagiert so. Also das so ganz grundsätzlich, weil ja schon relativ häufig die Idee da war oder immer mal wieder so diese Aussage war, ach, das ist immer so ein bisschen, als wenn ich mit euch da sitzen würde. Das wäre ja dann eigentlich mal, dachte ich, wäre vielleicht mal eine ganz schöne Idee, wenn wirklich mal Leute hier mit sitzen würden. Wir hatten das ja schon mal, wir haben ja schon mal auf einem Gendercamp irgendwie mit anderen Leuten zusammen gepodcastet, aber das hatte ja nochmal eine ganz andere Atmosphäre, weil wir da ja alle zusammengesessen haben und man konnte, alle konnten, wenn sie wollten, sich vors Mikro setzen. So. Ja, aber vielleicht, ja, also ich habe Lust, das mal auszuprobieren. Vielleicht haben Leute Ideen dazu. Ich glaube, wir können es auch tatsächlich einfach mal ausprobieren. Ja. Also zu einem sinnvollen Zeitpunkt, wo ernsthaft auch Leute können, sowas wie jetzt unter der Woche um 12, ja, sind es wahrscheinlich nicht so viele Leute, ja, die da potenziell irgendwie sich die Zeit nehmen können, aber ja, das können wir dann ja nochmal gucken, ob wir dann und ja, was dann irgendwie machbar ist und was nicht, das können wir ja auch einfach austesten, wenn wir merken, auch das funktioniert ganz gut, wenn wir Bezug nehmen auf den Chat und irgendwie darauf antworten und sowas, und wenn wir aber merken, das kriegen wir gerade nicht mehr hin, dann können wir uns ja auch währenddessen ausklinken und so. Mhm. Ich glaube, da können wir einfach mal so eine Versuchsfolge machen. Ja, also Lust habe ich auf jeden Fall dazu. Ich merke gerade, ich höre mich selber so ein bisschen verschnupft an oder so. Ich bin so ein bisschen dicht irgendwie, ne? Ich höre mich so ein bisschen. Also ich. Fällt mir nicht auf. Nee, also mir fällt es gerade so ein bisschen auf. Ich wollte nur sagen, ich habe nicht gekifft. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise, ich kiffe nie. Ich habe nur gerade, ich merke nur gerade, ich habe so diese Stimme, die ich auch in dem Film, der mal gemacht wurde, wo ich drin vorkomme, Fem, Fem, Fem. Wo du gekifft hast. Wo ich nicht gekifft habe, aber wo ich so schlimmen Heuschnupfen hatte und dann auch so ein bisschen klang irgendwie, so ein bisschen dicht irgendwie. Und ich merke, dass ich so ein bisschen anfange, so ein bisschen weiter oben im Hals zu sprechen. So. Und habe so das Gefühl, dass. Und ich wollte, weil mir das wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich, oh Gott, die Leute denken bestimmt, ich habe gekifft, weil ich da irgendwie so verpeilt und dicht irgendwie rede. Und ich wollte das nur sagen, dass ich gerade keine Drogen genommen habe, sondern bei klarem Verstand bin. Ich glaube auch eher, dass es bei dem Film noch nur gut zusammengeht mit dem Visuellen, dass es da nicht nur an der Stimme hängt. Die, willst du sagen, ich sehe bekifft aus in dem Film? Oh Mann. Also ich glaube, schön, warum denn da, ich glaube, daher kommt das auch eher, dass irgendwie, wenn du dann eh gerade so platt aussiehst. Und dann habe ich auch noch geraucht die ganze Zeit in dem Film. Damals, als ich noch geraucht habe. Ja, egal. Das, aber trotzdem ein ganz hübscher Film für den Fall, dass ja. ich ihn gerne mal angucken möchte. Er heißt Fem Fem Fem. Er heißt Fem Fem Fem. Fem Fem Fem Fem Fem Fem Fem Fem Fem Fem Fem. Wie auch immer. F-E-M-M-E, F-E-M-M-E, F-E-M-M-E. Und wer hat's erfunden? Steff hat's erfunden. Du hast doch den Namen. Schatz, danke. Ja. Aber nicht der Film. Der Film ist nicht von Steff. Der Film ist von Anton Billing. Kann das mal, ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, das haben wir auch, glaube ich, schon tausendmal erwähnt. Aber gibt ja vielleicht Leute, die ihn noch nicht kennen. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, so oft wie der schon überall gelaufen ist. Aber naja. Institut, achso, Schweiz. Ich weiß gar nicht genau. Genau, Institutionalisierung und Schweiz. Wir waren nämlich, was? Achso, Kräutertee, bitte. Entschuldigung. Was? Was? Ich mache hier... Oh, gell? Teepolitik machen wir hier. Genau, wir waren nämlich in Basel auf einer Stadtführung. Bei einer Stadtführung. Ein Frauenstadtrundgang von einer Frauengruppe organisiert, seit den 80ern oder so. Die gibt es schon richtig lange, das ist so ein Verein. Und die Freundin von uns, bei der wir geschlafen haben, hat da auch eine Zeit lang mitgemacht. Und hatte dann aber auch schon gesagt, sie sei ganz gespannt, weil sie halt auch nicht unbedingt jetzt so einvernehmlich da rausgegangen ist, sondern eher in Differenz. Und weil ihr die Politiken teilweise einfach nicht mehr so zugesagt haben, dieses Stadtrundgangs. Und war auch danach eigentlich nicht so wirklich zufrieden mit dem Stadtrundgang, weil der einfach sehr brav war, sehr angepasst. Und sie meinte, früher seien diese Frauenstadtrundgänge einfach sehr kritisch und sehr politisch gewesen, was einfach jetzt, also das war nicht so. Das war ein sehr, also der Stadtrundgang, da ging es um den Teil von Basel, der Kleinbasel heißt, und das wurde uns präsentiert aus Geschlechterperspektive, also es sollte um Geschlechter gehen, vor allem um Frauen, und es ging eigentlich hauptsächlich darum, ja, es wurde mal so Arbeitsstätten von Frauen vorgestellt oder bestimmte Frauen oder so, aber es war jetzt nicht wirklich, also es war sehr, es war interessant, aber es war jetzt eher so, dass man halt einfach gut zuhören konnte und nicht sich irgendwie plötzlich angegriffen gefühlt hätte oder was zum Nachdenken gehabt hätte oder so. Nee, überhaupt nicht. Oder, also es war wirklich ein ganz klassisch... Also es war nicht so bissig irgendwie. Mhm. Einfach ein sehr... biederer Frauenvortrag. Also ein Stadtrundgang mit einem Fokus auf Frauen, aber halt dann einfach ein sehr biederer Fokus auf Frauen. Ja, wie sich das für Stadtrundgänge, also wohl, das machen ja nicht alle Stadtrundgänge, aber die meisten Stadtrundgänge sind ja in irgendeiner Form historisch, und das war halt auch relativ klassisch historisch, und es gab so 5 oder 6 Stationen, wo man halt so hingegangen ist und dann was weiß ich, bei einer Klosteranlage oder in einem Waisenhaus waren wir und so. Und da waren halt die meisten Stationen halt mit Frauenbezug, aber die meisten. Und es gab auf jeden Fall einen ganz starken Schwerpunkt. Wir waren auch bei einer Kaserne. Da wurde auch tatsächlich so eine Konstruktion von Männlichkeit irgendwie nochmal. Also das war eigentlich so fast mit... Das war mit das Kritischste eigentlich. Mit das Kritischste eigentlich, obwohl das auch schon... Also das war auch irgendwie alles sehr... Also ich fand es auch sehr... Also wirklich sehr unkritisch im Sinne von unprovokativ oder ohne dass man sozusagen viel... also es wurden so Sachen gesagt, wo ich dachte, das ist jetzt aber wirklich... Also es wurden Sachen als neu oder kontrovers formuliert, die eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr neu und kontrovers sind. Zum Beispiel sowas wie Zivildienst. Oder so. Also es ist halt, das war jetzt ein bisschen doll zusammengefasst. Also auf jeden Fall gab es halt, ich erzähle noch kurz das andere zu Ende, es gab halt irgendwie so Stationen, und es gab dann so meistens eben sowas wie, hier haben die Nonnen gelebt, und dann ging es halt um die Nonnen, und dann so, und dann ging es um aber auch sowas wie Geschlechtertrennung bei Badehäusern oder sowas, oder dann eben erst nicht und dann doch und so, also solche Sachen. Oder Prostituierte und so eine Strecke, wo halt irgendwie dann irgendwie viele Prostituierte gearbeitet haben. Oder eben sowas wie mit der Kaserne, wo zumindest irgendwie so auf so einer Metaebene eben sowas wie die Konstruktion von Männlichkeit in der Armee erklärt wurde. Somit, also das fand ich ganz spannend. Das war auch, glaube ich, so das, also das, was mich noch am meisten zum Nachdenken angeregt hat, so diese Erzählung von, dass so in der Armee so eine, also mit dem, auch mit dem Institutionalisieren von einer Armee, nämlich mit diesem Erstellen einer, so quasi so einer Armee, die überhaupt sozusagen als Pflicht von Männern, als so, also Wehrpflicht, als das so quasi, sagt man denn? Eingeführt wurde, genau, als das eingeführt wurde, dass da eigentlich erst so eine durchgängige Vermännlichung der Armee überhaupt erst stattgefunden hat, weil das irgendwie so im Gegenzug zum Wählen, also ne, jetzt dürft ihr wählen, jetzt müsst ihr aber auch was für euer Land tun, so, und da wurde dann die Wehrpflicht eingeführt und da sind eigentlich erst Frauen komplett verschwunden aus der Armee und auch so Kriegs-, also oder so Schlacht, keine Ahnung, Zusammenhängen oder sowas. Nicht, dass Frauen vorher, doch, also es gab schon auch Frauen, die gekämpft haben in der Armee, aber in Männerkleidung, also dass sie dann als Männer gepasst sind, und ansonsten eben eher dann so als Begleitung oder Versorgerin oder sowas. Aber das ist halt komplett verschwunden, als dann sozusagen das Ganze dann institutionalisiert wurde. Dass dann irgendwie Männlichkeit dann über sowas konstruiert wurde, wie, also das, beziehungsweise dass so Dinge, die dann bei der Armee irgendwie relevant sind, als besonders männlich erklärt wurden. Sowas wie Zusammenhalt, Kameradschaft, Mut. Stärke, ja, sowas, körperliche Fitness in einer bestimmten Art und so. Also so dieses Vaterlandstreue bestimmt auch. Ja, bestimmt auch sowas, genau. Und dass das halt irgendwie relativ doll gemacht wurde über dieses, ihr müsst euer ganzes individuelles Sein irgendwie ablegen und bekommt dann dafür Männlichkeitsattribute quasi in der Gemeinschaft dann angeheftet. Also die Männlichkeit, das Männlichwerden funktioniert halt über das Ablegen des Individuellen und über das Degradieren zu einem Nichtwesen hin, also ne, erst Nichtwerden, dann Femininisierung. Das muss jetzt ein bisschen gehen. Ja, das erkläre ich noch. Irgendwie dann Verweiblichung oder Femininisierung oder und von da aus dann hin zu einem männlichen Wesen in der Armee. Und diese Nichtwerdung funktioniert halt über so ein keine persönliche Kleidung mehr und alle den gleichen Haarschnitt und dann sind sie irgendwann nur noch eine Nummer und keine Namen mehr, über so weiblich konnotierte Tätigkeiten machen wie Putzen und Kochen. Ja, das war die Femininisierung. So. Also das war. Genau, das war die Femininisierung. Was habe ich gerade gesagt? Du warst noch bei der Identität. Achso, nee, also dann war der nächste Schritt war dann die Femininisierung durch am Anfang typisch weibliche Tätigkeiten machen und danach halt dann irgendwie davon dann sozusagen aufsteigen zum männlichen Ideal. Das auch steile Thesen. Also was so diese. Das ist das, was die da, also das ist halt sozusagen das, was irgendwie auf, das sind halt so Sachen, die auf diesem Stadtrundgang erzählt wurden. So, also das war auch, also das, was ich diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, das war eigentlich so das Metamäßigste, was überhaupt in diesem ganzen Rundgang irgendwie passiert ist. Ansonsten war es wirklich so haben die Nonnen gelebt, so haben die Prostituierten gelebt, dann wurden manche so historische Dokumente irgendwie vorgelesen. Hier gab es irgendwie ein Polizeiprotokoll von irgendeinem Ausbruch aus dem Waisenhaus und so. Also da wurden halt darüber dann so Sachen oder Arbeitsbedingungen von Frauen in den Fabriken anhand von so Erlassen, die halt niedergeschrieben wurden, und das war eigentlich so das Level, auf dem das sonst irgendwie stattgefunden hat, dieser Rundgang. Ja. Ja, und die Institutionalisierung dahinter, warum wir das jetzt überhaupt so ausschweifend erzählt haben, ist, dass diese Stadtrundgänge halt einfach mehr Publikum haben sollten und offensichtlich einfach mehr allgemein attraktiver sein sollten. Und damit ist dann wohl einfach die Politik auch, oder die radikale Politik verschwunden. Also das, Entschuldigung, das Publikum war halt, also wir haben den, also das Publikum waren halt wirklich so Bildungsbürger, also meistens Bildungsbürgerinnen, so ein paar Männer waren auch dazwischen, um die 60, so, und das hatte schon alles was sehr Gesetztes und irgendwie Konservatives dadurch, so, und kritisch und radikal war das in keiner, auf keiner Ebene. So, also muss man natürlich auch von so einem, man muss ja nicht immer alles super kritisch und radikal machen, durchgängig. Aber das hatte halt so gar nichts irgendwie Kritisches und Radikales. So. Und das Spannende ist ja wahrscheinlich, dass ihr, wenn ihr jetzt zufällig in diesen Rundgang gekommen wärt, aus irgendwelchen Gründen, dann hättet ihr wahrscheinlich auch noch mal ein ganz anderes Maß angelegt, als wenn ihr nicht auch noch die Geschichte sozusagen kennen würdet über die Freundin, so, womit das ja auch noch gemessen werden kann. Also das finde das nur so als Bogenschlag irgendwie zu auch anderen Geschichten hin, dass so, was dann Institutionalisierung bedeutet und auch dann, was dann so geschichtlich sich, also was dann auch so Veränderungen angeht, dass man es ja dann auch abgleicht mit vielleicht mit Stellen, wo es dann mal losging oder wo man denn dann mal war. Wäre euch gar nicht so groß aufgefallen, irgendwie dieses Rundgangsprogramm, wenn ihr da nicht nochmal andere ein bestimmtes Maß angelegt hättet. Also ich würde das auch nicht unterschreiben, dass das einfach überhaupt nicht kritisch war. Ich glaube, für das Publikum, das da war, war das schon relativ kritisch. Nur für uns wahrscheinlich dann einfach nicht. Und nicht mit der Vorgeschichte. Und vielleicht auch für einige, die da waren, auch nicht. Also es waren ja zum Beispiel auch viele Lesben da, soweit ich das gesehen habe. Für die war's. Wer weiß, ob das für die jetzt so super, also ob das jetzt irgendwie, ob die nicht auch einfach ganz andere Formen von Feminismus kennen oder von Wertschätzung von Frauengeschichte oder sowas. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das, was da erzählt wurde, für bestimmte Anwesende schon einfach auch neu und kritisch und radikal war. Nur eben vielleicht in der Geschichte dieser Stadtrundgänge ist es einfach nicht mehr besonders. Ja, das Interessante anhand dieses Stadtrundgangs ist ja, dass, was du ja gerade meintest, dass es wahrscheinlich so ist, dass diese Geschichten, die da erzählt wurden, einfach auch sonst gar nicht so oft erzählt werden. Also dass wir trotzdem sozusagen noch ab von so einer klassischen Stadtrundführung gewesen sind, was eben, was weiß ich, irgendwelche Bischöfe oder was auch immer da irgendwie, also keine Ahnung, es war ja der einzige Stadtrundgang, den wir gemacht haben. Aber normalerweise oder üblicherweise werden in solchen Stadtrundgängen ja auch nochmal ganz andere Sachen thematisiert und da ist ja so ein auf Geschlechter oder doch sehr fast ausschließlich auf Frauen fokussierter, also Frauengeschichte fokussierter Rundgang ja schon was, also die Erzählungen, die da gemacht werden, die sind ja die sonst einfach dann auch gar nicht erzählt werden. So, wobei ich das gar nicht, also das würde ich jetzt mal so vermuten. Und das ist ja eigentlich das Interessante und das bringt uns ja auch zu dem Thema, was wir eigentlich so besprechen wollen, ja irgendwie hin, nämlich, dass es ja durchaus ein politischer Ansatz ist, genau diese Sachen zu erzählen. Und dass es auch für Leute neu und weg und von ausgetretenen Pfaden oder von so Mainstream, um dieses Wort zu bemühen, was heute wahrscheinlich noch sehr häufig fallen wird, Geschichten ist und trotzdem wirkt es aus einer bestimmten politischen Perspektive altbacken, sehr stromlinienförmig, irgendwie angepasst und Ja, so. Also das ist ja das, also das ist ja so das Spannende, dass es sozusagen eben nicht so dann so die politische, das politische Engagement gibt, was dann sozusagen abseits von irgendwelchen oder was halt gegen irgendein anderes irgendwie spielt oder da irgendwie interveniert, also muss ja gar nicht unbedingt so krass gegen sein, aber was halt irgendwie interveniert und irgendwie umgeht mit bestimmten Verhältnissen und dass die Art und Weise, wie man das macht, halt je nach Perspektive halt irgendwie neu und radikal und ja, sein kann oder halt genau das nicht. Mhm. So. Und da ist eigentlich dieser Stadtrundgang ein ganz schönes Beispiel für, finde ich. So. Ja. Ich glaube auch mit so, also was, ich finde auch, das ist eigentlich ein tolles Beispiel für das, was irgendwie hinter Institutionalisierung auch steht, so an Problematik oder auch an Positiven. Denn das ist ja schon was, was du ja eben meinst, es wird halt, je mehr es sich halt von so einer subkulturellen, radikalen, von so einem subkulturellen, radikalen Wissen entfernt, umso anschlussfähiger wird es. Aber mit mehr Anschlussfähigkeit wird es natürlich in eine andere Richtung plötzlich subversiv oder radikal, weil nämlich das allgemeine Wissen verändert wird, weil da plötzlich mehr Wissen dazukommt, was aus halt so kultureller Sicht irgendwie so, ja, wissen wir seit Jahren, ist irgendwie langweilig und es ist eh nicht meins und aus der Sicht ist es irgendwie vielleicht auch frustrierend oder schade, dass da was verloren geht. Aus einer anderen Sicht ist es sehr emanzipativ irgendwie, weil da plötzlich ein ganz anderes Wissen nochmal in so ein breites allgemeines Wissen eingepflegt wird, sozusagen. Und müsste man wahrscheinlich gucken, bei so Institutionalisierung, woher das Wissen kommt und was auf der Strecke bleibt und wem es was nützt. Das ist wahrscheinlich dann immer so das Interessante, wenn Themen institutionalisiert werden oder Prozesse oder Politiken. Woher kommt es und wem nützt es was und wer bleibt eventuell irgendwie dann ungenannt oder sowas? Ich habe auch gerade festgestellt, dass ich, um nochmal bei diesem Stadtrundgang kurz zu bleiben, dass es für mich wahrscheinlich irgendwie, also bei mir ist sowas übrig geblieben von, ich habe mich nicht als Zielgruppe gefühlt in dem Sinne so, sondern ich habe schon eher was konsumiert, wo ich jetzt so am Rand von der Zielgruppe bin, von dem, für die das eigentlich gemacht wurde, aber halt immer noch mehr mitgemeint als das, was ich vielleicht sonst an Stadtrundgängen irgendwie mitmachen würde, beziehungsweise das interessiert mich noch viel weniger, was da erzählt wird, oder auch ich hätte mich innerlich auf viel mehr Mist, der mir da erzählt wird, vorbereitet irgendwie oder eingestellt, wenn ich auf von der Stadt Basel, also oder von irgendeiner anderen Stadt, ich möchte jetzt nicht auf Basel rumreiten, Basel ist sehr schön für übrigens, wenn ich da sozusagen was besuchen würde, so eine Stadtrundführung, dann würde ich mich auf ein ganz anderes Level nochmal einstellen, was irgendwie bei mir nochmal ein viel größeres, oh, ich will das eigentlich erst gar nicht hören, oder irgendwie, oder dann ja auch immer dieses, was hört denn dieses Kind jetzt schon wieder hier für blöde Wahrheiten, die überhaupt, also so, oder was wird ihm hier so als komische historische Wahrheit verkauft, das kommt ja so als, so mit so einer Kindverantwortung läuft das bei mir ja auch immer ein bisschen mit als Faden irgendwie so, was hört der jetzt gerade irgendwie, aber auch irgendwie einfach so, was muss ich mir hier anhören so, und da hätte ich, glaube ich, bei so einer anderen noch viel mehr so das Gefühl gehabt, dass, also da wäre noch viel mehr so eine Distanz, so eine innere Distanz gewesen dazu, zu dem, was da passiert. Und da ist ja dann für mich eigentlich so dieser Rundgang eher sowas, wo ich noch eher das Gefühl habe, ich kann mir da was rausziehen und kann da irgendwie, ich besuche sozusagen etabliertes Feld, so politisches etabliertes Feld, was nicht meine Politik ist und so, und aber das ist noch näher an mir dran als, also wie so ein Puffer zwischen mir und den anderen. Also das ist so, also ich mittlerweile ist mein politisches Selbstverständnis da irgendwie schon sehr doll am Rand und sehr doll irgendwie auf so einer, also sehr doll auf so einer, bin an vielen Stellen wahrscheinlich schon eher an der radikal, also eher radikal im Sinne von, also im wahrsten Sinne radikal im Sinne von so Wurzel und so grundsätzlich Dinge in Frage stellen und nicht so sehr an so einem, nicht so anschlussfähig zum Beispiel, glaube ich. Und wiederum also mein Anschluss ist sozusagen dann eher über so einen anschlussfähigeren politischen, also dass da das was? Naja, also mein Anschluss an, also mein Zwischenschritt sozusagen, also ich nutze halt irgendwie dann solche etwas institutionalisierteren politischen Felder als Anschluss oder als zwischen mir und, und dem, was sonst noch so da draußen ist. So, das meine ich. Das passt ja auch ganz gut so. Also wenn ich irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie weggehe, dann würde ich, und ich finde nicht die coole queere Party, würde ich auch eher auf eine Mainstream-Homo-Party gehen, als auf eine Hetero-Party. Was für mich auch irgendwie dann vielleicht irgendwie so ein Zwischenpuffer ist. Ja. Oder so. Wo ich mich auch nicht zugehörig fühle, aber noch eher als wenn ich jetzt auf irgendeinen Club gehen würde. In irgendeinen beliebigen Club. So. Also ich finde bei Institutionalisierung, gerade wenn es um sowas geht, wie so diesen Stadtrundgang beispielsweise, finde ich es immer sehr spannend, wie ich mir das angucke, weil ich da schon immer einen doppelten Blick drauf habe. Und ich sehe einerseits so den Punkt, von dem ich auskomme und was es mir gibt oder was, wie sich das abgleicht mit meinem Wissen oder was ich mir da rausziehen kann. Und ich sehe aber auch gleichzeitig immer so den allgemeinen Blick, also wenn man, den sehe ich natürlich nicht, aber ich sehe so den, ich versuche mir vorzustellen, wie sich das einfügt in eher so ein hegemoniales Denken, also so ein, da, wo die Verhältnisse irgendwie konservativ sind oder noch klar wie früher oder irgendwie patriarchal geprägt oder sexistisch geprägt oder sowas. Und das läuft bei mir immer gleichzeitig. Und da finde ich es dann auch spannend, das auszuloten und zu gucken, so, okay, auch wenn es mir jetzt persönlich gerade nichts bringt oder vielleicht am ehesten noch so eine kleine interessante Information bringt oder so, aber mehr nicht. Was sehe ich denn aus der anderen Seite, aus der anderen Richtung? Und bringt es mir da zum Beispiel Spaß zu gucken, so, ah, okay, hier wird Frauengeschichte in die Stadt eingeschrieben. Was ja dann auch wichtig ist, wenn man eben das mit so irgendwelchen Standard-Touri-Programmen vergleicht, in denen es ja darum geht, was irgendwie Männer in verschiedenen Epochen gebaut und vollbracht haben in der Stadt, irgendwie dann eben sowas wie Orte von Frauen, irgendwie in denen Frauen gelebt haben, irgendwie Lebensrealität zumindest versuchen zu vermitteln. Ja. Und das Spannende daran ist ja auch, und dann kann ich mir nämlich trotzdem auch wieder was daraus ziehen, weil es nämlich schon auch, weil es mich auch herausfordert, weil ich natürlich auch schon zig, also nicht natürlich, aber ich habe vielleicht einfach auch schon viele normgerechtere Stadtführungen mitgemacht und weiß, wenn ich in eine Stadt gehe, dann habe ich so diesen Blick drauf, was ist wichtig und was ist anschaubar und so. Und das sind halt für mich schon auch immer die, was weiß ich, die großen religiösen Einrichtungen oder die großen Häuser oder die großen Plätze oder sowas. Ne? Also das, was mir jetzt gelernt als erstes ins Auge fällt. Alles das, was auffällt und was groß ist. Ja. Und ich fand das zum Beispiel an diesem Frauenstadtrundgang total spannend, denn Frauengeschichte findet halt häufig nicht da statt, wo es groß ist, sondern versteckt. Da, wo ich vielleicht ohne Hintergrundwissen einfach gar nicht drauf gekommen wäre, dass da irgendwie was stattgefunden hätte oder dass da Geschichte ist an dem Ort. Und das ist was, was ich dann auch lernen kann, obwohl das Thema jetzt nicht unbedingt meins ist. Also so eine Art veränderten Blick auch auf Geschichte zu schärfen oder neu zu lernen, wie ich auch eine Stadt angucken kann oder wie ich auch die Orte von einer Stadt irgendwie einordnen kann, einschätzen kann. Das fand ich dann schon, also es bringt mir dann schon was. Das finde ich schon spannend dann auch, mich selbst daran irgendwie auch zu hinterfragen oder zu schulen oder so. Und gerade, wo du meintest, irgendwie Basel, naja, Basel war schon auch toll, ist mir nochmal eingefallen, was ich ja total spannend fand irgendwie. Ich war jetzt lange nicht mehr in der Schweiz und jetzt wieder seit langem halt irgendwie. Und früher hätte ich wahrscheinlich das auch gar nicht so wahrgenommen, aber ich fand es super auffällig, dass das Binnen-I oder das Schrägstrich große I oder das Schrägstrich kleine I für die Frauen oder die weibliche Bevölkerung oder so einfach total gängig ist. Mhm. Auf Straßenschildern, in irgendwelchen Käseblättchen, es ist überall, sind das die Männer und Frauen, die angesprochen werden. Und das ist ja eine Institutionalisierung, von der ich irgendwie in Deutschland irgendwie nur träumen kann. Auch wenn sie mich persönlich nichts angeht, weil der Unterstrich immer noch fehlt, aber trotzdem ist es ja viel mehr als wenn in Deutschland einfach immer nur die, in der männlichen Form gesprochen wird. Ja, ich muss ja auch irgendwie sofort an die ganzen generische Maskulinum-Debatten irgendwie denken, ja, die irgendwie diese völlig absurden Argumente, die auch irgendwie mit denen man sich hier irgendwie noch, oder mit denen ich mir irgendwie hier echt noch so ernsthaft, also wo Leute ernsthaft irgendwie mir da irgendwie das als es ist halt so, so ist die Sprache. Ja. Gewöhn dich dran irgendwie, und Punkt irgendwie und unter die Nase gehalten wird, wo es, also und es geht offensichtlich, also es ist offensichtlich nicht so schwer, Schilder so zu machen. Ja. Und das ist auch offensichtlich nicht, also ich habe tatsächlich wir waren ja auf dem Bauernhof und da habe ich so ein Bauernhofblättchen, also so ein Hof, der Landwirt oder irgendwie sowas. Das hieß wahrscheinlich der Landwirt. Das hieß irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich der Landwirt und die Landwirtin. Nee, das hieß, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Also halt irgendwie so ein Landwirtschaftsblättchen irgendwie. Also wirklich nichts, wo man jetzt irgendwie wahnsinnig krass politische Sachen in irgendeiner Form irgendwie finden würde. Und selbst dort war es tatsächlich so, dass sich immer die Mühe gemacht wurde, bei den Bildunterschriften der ganzen Abschlussfotos der auszubildenden Riege immer so, gibt so ganz viele verschiedene Ausbildungsarten, was man in der Landwirtschaft so lernen kann, und meistens sind immer hübsche Abschlussklassenbilder da drin, und dann war halt wirklich immer unter jedem einzelnen wirklich sowas wie Absolventinnen und Absolventen der Klasse oder dann eben, wenn tatsächlich nur Männer drauf waren, Absolventen. Und wenn nur Frauen drauf waren, Absolventinnen. Und wir hatten auch den Fall von Absolventen und Absolventin von, war eine Frau oder bei uns. Also tatsächlich wurde da bei jedem einzelnen Bild irgendwie drauf geachtet, dass da tatsächlich irgendwie so, zumindest so die auf den ersten Blick Geschlechter oder die angenommenen Geschlechter da irgendwie repräsentiert werden auf diesen, und bei diesen Bildunterschriften, bei irgendwas, was wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Leute lesen, und irgendwie in einem Feld, was ich jetzt auch nicht als die Speerspitze der Sprachpolitik irgendwie sehen würde. So. Und das war für mich so ein Moment von also es ist mir sofort aufgefallen auch irgendwie, und danach auch wirklich auf allen möglichen Schildern und so, also auch so in der Stadt irgendwelche öffentlichen Schilder so, liebe Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer, wir möchten darum bitten irgendwie, dass sie auf sich aufpassen oder keine Ahnung und sowas. Ne? Also das bei der Gelegenheit gleich mal dem Kind das generische Maskulinum erklären. Und was ich daran halt total spannend finde, ist, wenn man, also ich habe irgendwie schon häufiger, wenn ich über Schweiz spreche oder jetzt auch im Vorfeld oder während des Urlaubs oder so, wenn aus Deutschland aus über Schweiz und Feminismus gesprochen wird, dann kommt halt ganz häufig dieses total konservativ, denk mal ans Frauenwahlrecht, ne? Wann die das eingeführt haben. Und dann denke ich, das ist aber auch echt spannend, sich so aus Deutschland so total abzugrenzen, so, ja, hey, Schweiz hängt total hinterher. Wir hatten irgendwie schon, wir haben das Frauenrecht, das Frauenwahlrecht ja schon seit Ewigkeiten. Aber dann denke ich halt andersrum, ja, gut, was bringt denn eigentlich so ein seit Ewigkeiten eingeführtes Frauenwahlrecht, wenn es dann irgendwie dabei stehen bleibt und ein anderes Land es halt schafft, auch bei spät eingeführtem Frauenwahlrecht, dann einfach schnell weiterzumachen und nochmal ganz andere Sachen einzuführen. Ja. Also da stoppt dann auch irgendwie so, also da findet dann auch so ein ganz spannender Abgrenzungsprozess statt, der dann irgendwo stehen geblieben ist, wie häufig bei so Abgrenzungsprozessen, wo es vielleicht auch für so die Deutschen oder diejenigen, die sich aus Deutschland dann auch von der Schweiz abgrenzen, nochmal ganz spannend wäre zu gucken, so, was passiert eigentlich tatsächlich irgendwie in der Schweiz und was passiert tatsächlich in Deutschland unter dem Label Feminismus oder so in der Gesamtgesellschaft angekommenem Mitdenken von Frauen oder feministischem Denken oder sowas. Oder eben unter alles, was unter dem Motto Gleichberechtigung und sowas stattfindet. Ja. Ja, und genau, und tatsächlich ja auch nicht nur, fällt mir, also tatsächlich auch mit Binni, ne? Also nicht nur, dass es sozusagen mit dem ausgeschriebenen Innen und N oder so, sondern tatsächlich, oder mit Schrägstrich, sondern tatsächlich auch bei sowas wie liebe Besucherinnen mit großem I irgendwie in irgendeinem Museum oder sowas, ja, irgendwie als Hinweistafel oder so. Also, da hätte ich auch gern. Können wir das mal irgendwie einführen? Ist das möglich? Ja, es gibt ja zumindest das generische Femininum jetzt. An, ich glaube, inzwischen 2 Unis. Ja. Ach, ja. Sind es mittlerweile? Ja, ich glaube, jetzt sind es schon 2 Unis. Ich weiß gar nicht mehr, welches. Also eines Uni Leipzig. Ich werde das aufschreiben und wir können das nachforschen. Und das andere weiß ich auch gerade nicht. Also es gibt ja öffentlichere Stellen, bei denen das dann eben auch mal passiert, aber halt nicht durchgehend, sondern es kommt dann echt irgendwie auf eine jeweilige Einrichtung an, wie die das so handhaben. Also ich habe ja tatsächlich auch vor einiger Zeit so eine Diskussion gehabt, da ging es darum, da gab es einen offiziellen Brief von der Stadt Hannover mit einem Unterstrich drin. Ja. Irgendwie. Und da, das ist ja schon irgendwie auf der einen Seite irgendwie ja schon eine relativ, so okay, also es ist ein offizieller Brief irgendwie, der irgendwie da verschickt wird irgendwie und da kommt der Unterstrich drin vor. Und da habe ich ja aber auch schon meine deutlichen Zweifel angemeldet, irgendwie, was so diesen Unterstrich angeht, weil ich tatsächlich diesen Unterstrich mittlerweile, also der wird ja, also da habe ich ja auch immer so den Eindruck, der wird halt irgendwie so als, ist halt, sieht irgendwie besser aus oder wird irgendwie, also keine Ahnung, also dass so dieser politische Akt, dass wir benutzen den Unterstrich, um Leute zu repräsentieren, die weder Männer noch Frauen sind, dass das sozusagen irgendwie da irgendwie gar nicht mehr so mitgedacht wird, sondern eher so ein, na, wir machen das jetzt mal irgendwie, weil es irgendwie gut aussieht oder weil man das jetzt so macht oder keine Ahnung oder sowas. Und was ja wieder irgendwie zum, was ja auch wieder zu diesem Ding hinführt von, was geht denn eigentlich alles so verloren, wenn was institutionalisiert wird und wie wichtig oder unwichtig ist das denn, dass Dinge verloren gehen? Oder was, also das, was verloren geht auf dem Weg hin zu, auf dem Weg in die Mitte, werden die Sachen ja irgendwie, also für mich ist das immer so ein Bild von irgendwie, die Sachen am Rand, die sind irgendwie eckig und kantig und keiner will sie anfassen und das ist irgendwie alles so und es gibt nur ganz wenige, die irgendwie Bock haben, sich damit zu beschäftigen und je mehr es irgendwie, je mehr was in die Mitte geht, desto mehr wird es so abgeschliffen und desto besser, desto mehr mögen das irgendwie und desto mehr ist es irgendwie anfassbarer oder irgendwie umgehbarer oder so und dann ist also die Frage, was bleibt eigentlich am Ende übrig, wenn das irgendwie in der Mitte angekommen ist und wie viel von dem, was am Rand mal da war und wo es eigentlich mehr herkam, wie viel ist eigentlich noch übrig davon und ist dann nicht eigentlich das Wichtige weg oder bleibt noch was sozusagen übrig so und oder auch was Wichtiges übrig und wenn ja was und so. Kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wie das passiert, ne? Ja, denke ich auch. Wieso der Weg dann in die Mitte ist. Also jetzt, ich würde zum Beispiel diese ganze N-Wort-Debatte würde ich auch als so eine Art von Institutionalisierung verstehen. Wenn es plötzlich beschäftigen sich Medien und Verlage mit einer Streichung von einem alten Wort. Und da dran hing ja eine riesen Diskussion, die zwar auf der einen Seite irgendwie richtig scheiße war und einfach auch nochmal sehr viel gezeigt hat, auf der anderen Seite halt einfach mal sehr viel gezeigt hat auch. Ne? Und stattgefunden hat. Und stattgefunden hat und wo plötzlich dann auch Themen hochkamen, die dann eben nicht mehr gedeckelt waren und wo Leute jetzt irgendwie mit dem Finger auf Aussagen zeigen können und sagen können, so, das wurde gesagt und jetzt distanzier dich mal davon oder erklär mal das irgendwie. Das ist ja schon spannend dann auch als Form von Institutionalisierung, wo halt dann doch noch irgendwie innerhalb dieser Institutionalisierung vielleicht auch tatsächlich was Radikales passiert. Und bei dem Unterstrich finde ich es auch spannend, ehrlich gesagt. Also ich finde, ich kann das tatsächlich nicht so richtig einschätzen, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, keine Ahnung, der irgendwie die Bundesregierung beschließt nun für alle offiziellen Schriften, haben wir jetzt einen Unterstrich, weil es einfach schön aussieht, keine Ahnung, schreibt sich so nett. Das wäre schon, glaube ich, also auf der einen Seite, gut, dann benutzen es halt Leute, weil es irgendwie schön aussieht, auf der anderen Seite ist der ja belegt für bestimmte Leute. Und da steckt ja eine radikale Politik hinter diesem Unterstrich. Und ich frage mich, ob da nicht irgendwie ob das nicht sozusagen von hinten so ankommt. Und dann steht es halt in diesem offiziellen Schreiben, steht plötzlich dieser Unterstrich drin. Und dann ist es halt schwieriger danach noch zu sagen, so, nee, das können wir nicht machen. Oder es gibt halt dann doch nur zwei Geschlechter. Denn irgendwie irgend so ein offenes Türchen ist halt plötzlich da. Ja. Das kann natürlich immer noch heißen, dass irgendwie, dass, was weiß ich, eine Änderung im Passgesetz oder sowas, dass das einfach noch weit in den Sternen steht oder so. Oder überhaupt, dass irgendwie die Bundesregierung anerkennt, dass es mehr als zwei Geschlechter geben muss oder sowas. Das kann irgendwie auf einem ganz anderen Blatt stehen. Aber trotzdem kommt ja aus genau dieser Politik kommt plötzlich so ein Fitzelchen in so einem offiziellen Rahmen an. Ich finde das ganz spannend, echt. Also ich finde es nicht so einseitig. Also ich verstehe schon, was du meinst, Marlene, dass es, das hattest du ja auch irgendwie, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen irgendwann mal, dass das auch so eine Ästhetisierung tatsächlich ist und da geht einfach Bedeutung verloren und es wird einfach nur irgendwo reingeschrieben und was eigentlich, was der Sinn des Ganzen ist, das kommt gar nicht mit und eine Person, die das schreibt, weiß vielleicht gar nicht unbedingt, warum sie jetzt diesen Unterstrich schreibt. Mal irgendwo aufgeschnappt, sah irgendwie ganz lustig aus, scheint irgendwie in bestimmten Szenen jetzt gerade irgendwie cool zu sein, das so zu schreiben, also mach ich das mal auch. Oder wenn ich mich mit dem und dem Thema beschäftige, gucke ich mal, die schreiben das alle so, mache ich dann halt auch. Weiß nicht wieso, aber wird da offensichtlich so gemacht. Natürlich geht da auch, kommt eine Bedeutung nicht mit. Andererseits kann ich halt vielleicht auch anfangen, die Leute dann drauf festzunageln, dass sie das aber auch schon so geschrieben haben oder so. Ich finde das ganz spannend. Ich finde es sehr, sehr ambivalent tatsächlich. Also für mich, nur mal so als kleine Anekdote, für mich so ein sehr deutliches Zeichen von, die Leute haben einfach, also der Unterstrich an sich sozusagen, wo der jetzt überall schon da ist, was natürlich auch so ein bisschen einhergeht mit so einer Konvention, so mit diesem Internet und so, dass halt auch immer noch es so ist, dass man zum Beispiel bei Internetadressen keine Leerzeichen benutzen kann und dann ja auch der Unterstrich dort oder auch bei bestimmten Dateinamen und so oder wenn man Sachen im Internet irgendwie abspeichern will oder sowas, dann braucht man ja auch quasi zur Trennung ist ja eine Möglichkeit eben den Unterstrich zu benutzen, was so ein bisschen, also wo man halt auch nicht so genau weiß, wo kommt eigentlich was her, aber ich habe ja, ich habe jetzt gerade so eine Gruppe von Teenagern betreut und haben die zum Beispiel auch, die haben so kleine Programme geschrieben, so Computerprogramme geschrieben und die haben halt ihr Computerprogramm, das eine Computerprogramm hieß Disco-Pfeil, Disco-Pfeil und zwar nicht, weil es der Dateiname so wollte, sondern tatsächlich, weil sie das halt schick fanden, das mit einem Unterstrich zu schreiben, was für mich irgendwie, was bei mir schon auch so ein, ah, guck mal, da ist ja wieder der Unterstrich irgendwie an so einer Stelle, wo irgendwie jetzt, wo ich schon das Gefühl habe, das ist halt so eine bestimmte Ästhetik irgendwie. Aber das war nur so am Rande. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, mein Gedanke bei diesen, ja, es wird bestimmt, zum Beispiel über Unterstrich, ne, dieses, ja, wenn jetzt zum Beispiel Hamburg einführen würde, wir schreiben alles mit Unterstrich, würde das bei bestimmten Leuten, weil es belegt ist, mitgemeint sein zum Beispiel, oder an bestimmte Leute werden mitgemeint, das würde. Also ich habe dann immer so einen Gedanken von, das funktioniert dann, aber ich habe dann auch ganz schnell den Gedanken von, das funktioniert halt nur eine bestimmte Zeit, weil ich schon den Eindruck habe, dass so historische Prozesse halt irgendwie so funktionieren, dass halt dann bestimmte Sachen, die halt dann eigentlich aus einer sehr stark politischen und vielleicht auch radikalen Ecke eben in die Mitte kommen und dann plötzlich in irgendwelchen offiziellen Stadtschreiben zum Beispiel, fiktiv, passiert nicht in Hamburg gerade, aber wenn es passieren würde, würde das vielleicht da ankommen. Aber was dann halt passieren würde, ist halt, dass das, was es halt irgendwann mal gemeint hat, oder die Leute, die da eigentlich gemeint sind, dass die sozusagen dann, also dass dann der Prozess eigentlich ist, dass die dann auf anderen Wegen wieder rausgedrängt werden. Also dass halt eben genau das eben nicht funktioniert, dass dann eben dann Leute, was weiß ich, geht ja oft um sowas wie, dass die Leute Rechte bekommen, die ihnen zustehen. So. Und dann, dass dann diese Rechte zum Beispiel dann einfach trotzdem weiter verwehrt werden. Auf einer anderen Ebene. Also dass sozusagen einfach dieser Prozess des, da kommt was in die Mitte und wird halt irgendwie, wird dann ja auch gerne mal gefeiert, ne? Homo-Ehe. Adoptionsrecht, keine Ahnung. Irgendwie, also uns fallen bestimmt noch mehr Sachen ein. Die halt irgendwie, aber dass das halt eben genau, ich glaube ja, das ist, also irgendwie sehe ich da auch immer so eine Gefahr, weil man dann das so feiert, dass dann so bestimmte Sachen einfach irgendwie ankommen, weil ich, wenn ich mir so historische Prozesse angucke, klassisches Beispiel CSD oder Pride oder ne, irgendwie Stonewall Riots irgendwie, welche Leute haben an den Stonewall Riots gekämpft? Wer führt heute so eine CSD-Parade an? Irgendwie. Und natürlich ist es immer noch ein politischer Akt und da sind irgendwie, ne, da sind irgendwie ganz viele Sachen, die da irgendwie passieren und es gibt bestimmt eine ganze Menge Leute, denen es irgendwie total gut geht damit, aber das, was da gefeiert wird oder die Leute, die irgendwie, also was an politischen Folgen, Erfolgen gefeiert wird, geht gefühlt einfach so oft genau auf deren Kosten, aus deren Ecke das irgendwann mal gekommen ist. Und so hätte ich halt den Eindruck, bei so einem Unterstrich würde genau dasselbe passieren. Dann würde halt der Unterstrich, wenn es halt so einfach so reinrutscht sozusagen, als naja, dann machen wir das jetzt halt so irgendwie. Und vielleicht sogar tatsächlich mit so einer Idee von, wir meinen halt irgendwie mehr Leute mit, aber dass dann wiederum der Druck, was denn da irgendwie zu erfüllbar sein muss, damit man sozusagen wieder mit gemeint, damit man wirklich mit gemeint ist, zum Beispiel bei so einer Ansprache, dass das dann auf einer anderen Ebene, aus einer anderen Ecke dann wieder genau die Leute wieder an den Rand drängt und unsprechbar macht oder so, die eigentlich jetzt gerade vielleicht gemeint werden mit so einem Unterstrich. So. Das macht mich dann total traurig, weil ich immer das Gefühl, man irgendwie, weswegen ich auch so eine randradikale Position halt auch wichtig finde, weil es sozusagen, es ist irgendwie, ich glaube, es ist nicht richtig zu versuchen, alle Politiken immer stromlinienförmig, anschlussfähig und in die Mitte zu kriegen, so, sondern es ist wichtig, am Rand irgendwie zu bleiben und da irgendwie diese so radikale Positionen zu vertreten, gar nicht mit dem Anspruch, dass das irgendwie mal den Rest der Welt irgendwie glücklich macht und dass man die dann damit die Welt rettet oder so. Oder die Welt grundsätzlich für alle besser macht. So. Ja. Trotzdem das muss ich nicht. Also ich was trinken. Ich glaube, das widerspricht sich auch nicht unbedingt. Also, und ich würde. Das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte das nicht als Widerspruch sagen, sondern so als Gedanke dazu. Ja. Alles fließt. Na, ich würde zum Beispiel, alles fließt, ja, vielleicht auf so eine bestimmte Art und Weise schon, weil ich halt, also ich gehe nicht davon aus, dass so ein, so ein nationales Gefüge oder so ein, meinetwegen auch ein Bundeslandgefüge oder die dortige Gesetzgebung oder so ein homogenes Ding ist an sich. Und wenn ich irgendwie da dann queere Lebensformen mit reinbringen will, dann mache ich das auf einen Schlag und dann sind sie drin. Sondern ich glaube eher, dass das so ein poröses Gebilde ist, was sich halt einfach ständig ändert und ändert und ändert. Und genau wie du ja sagst, an der einen Stelle wird was geöffnet, an der anderen Stelle schließt sich was. Und es ist interessant zu gucken, wie das zusammenhängt und vor allem unter welchen Bedingungen sich Sachen öffnen können. Nämlich unter Bedingungen, dass anderen plötzlich was verwehrt wird. Das passiert ja total häufig. Und ich finde aber trotzdem, dass es interessant wird, wenn Öffnungen passieren, weil es einfach, weil an den Stellen plötzlich eine Menge möglich wird. Und wahrscheinlich wäre dann der Trick halt eben nicht loszujubeln und nur noch Konfetti zu schmeißen und die Augen zuzumachen und zu sagen, so jetzt haben wir alles erreicht, jetzt haben wir den Unterstrich, den öffentlichen Briefen, sondern halt zu gucken, okay, jetzt gibt's den da. Was hat das für negative Auswirkungen? Was kann damit irgendwie Positives erreicht werden? Was für Gefühle kann es Leuten geben, die auch irgendwie gut sind oder so? Und was ist damit einfach überhaupt gar nicht abgedeckt? Oder was bleibt beim Alten? Oder wo wird da auch irgendwas mit verschwiegen oder so? Ich glaube, da wäre mir eine größere Differenzierung einfach dann auch ganz wichtig. So, nicht, dass wir unterstrichen öffentlich nicht mehr hätten, ne? Also. Nee. Ja. Oder so, was ja auch einfach total häufig ist, dass irgendwie nicht so schöne Entscheidungen gedeckelt werden, dadurch, dass es irgendwie andere Entscheidungen gibt, die dann irgendwie zu so einem großen Jubel führen oder sowas. Ja. Aber ich finde, dass sich das nicht widerspricht. Und ich finde, das ist kein Grund dafür zu sagen, so halt den Unterstrich aus der Politik raus. Nee, gar nicht. Da einfach gar nicht vorkommen, weil es einfach nicht damit einhergeht, dass alle Leute, dass wirklich alle Rechte so umgesetzt werden, wie wir uns das vielleicht gerade vorstellen würden oder sowas. Ja, also mir geht es tatsächlich, also mir, ja, ich glaube, wir sind da uns auch relativ einig. Also mir ging es auch eher gar nicht um dieses, das darf nicht sein, sondern es geht mir tatsächlich um so einen kritischen Blick auf ja politische Erfolge oder sowas. Ja. Oder wer, also da irgendwie, oder einen komplexen, mir geht es um so einen komplexen Blick auf was passiert da eigentlich und auf wessen Kosten passiert das so. Und was mich persönlich tatsächlich irgendwie sehr emotional berührt, ist halt tatsächlich so dieses, wenn Leute ankommen mit so einem Argument von, naja, aber guck doch mal, was wir alles schon erreicht haben oder ne, und oder guck doch mal früher, was da alles und so und wie das damals war und überhaupt und jetzt ist es doch so und das ist doch schon was. Und so, ich habe halt dann gerne so, also ich habe dann das Gefühl, an mich wird sowas herangetragen wie, sei doch froh, dass es so ist, wie es jetzt ist und halt doch mal die Klappe und sei mal nicht so unzufrieden. So. Und das da, über so ein Argument von, was wir nicht alles schon erreicht haben und so. Und das funktioniert halt irgendwie nicht für mich, überhaupt nicht irgendwie. Und erst recht nicht, wenn ich mir den Alltag von extrem vielen Leuten angucke, für die das halt auch nicht funktioniert. So. Und ja, und deswegen ist mir da einfach so ein komplexer Blick irgendwie wichtig. Ja, also so symbolisch ich würde innerlich feiern, wenn irgendwie tatsächlich ein Unterstrich eingeführt werden würde. Und besonders würde ich feiern, wenn das irgendwie, was nicht passieren wird, weil öffentliche Sachen werden nicht verändert, weil sie schick sind oder weil sie irgendeiner Ästhetik entsprechen, so, das passiert nicht. Aber wenn sich halt sowas etabliert aufgrund von Ästhetik, weil jetzt irgendwie der Unterstrich hip ist, dann finde ich das tatsächlich sehr lustig. Und wenn es dann breiter eingeführt werden würde, finde ich das auch sehr lustig. Mhm. Weil es dann einfach so der komplette Gegensatz ist zu dieser Argumentation gegen das generische, also sobald man irgendwas, was gegen das generische Maskulinum, also jegliche, gegen die standardisierte männliche Form in Sprache, sich alles, was sich dagegen wendet, wird ja als, das geht nicht, das nimmt viel zu viel Platz weg, das stört den Lesefluss irgendwie so, das geht alles nicht, da wird Sprache zerstört. Und wenn das dann über Hipness tatsächlich dann funktioniert und das halt sozusagen der Mainstream-Teil von, dann sind es halt die weißen, gut verdienenden Design kreativen Menschen dieser Welt, die dann international auf einmal irgendwie auf das Gap abfahren und das irgendwie dann an vielen Stellen aber sichtbarer machen und dadurch der Blick an dieses Gap gewöhnt wird und dadurch, dass sich irgendwie auf so eine Art verselbstständigt, auch weil dann tatsächlich, also ich meine, Sprache ist halt nicht, du kannst es nicht immer bis zu einem Ursprung zurückführen oder was jetzt der Auslöser für Sprachveränderungen an jeder Stelle ist. Dann kann es eben auch sowas sein, was du meintest, Marlene, mit, dass einfach auch so die Technisierung von alltäglichen Sachen und ein Blick darauf und irgendwelche Logiken von zum Beispiel Dateibenamensungen oder URLs oder sowas mit reingeht. Dass das alles dann zusammen eben dazu führt, dass irgendwie dieses Gap in der Sprache verwendet wird. Und das, also, und neben all dem, was das immer so bedeutet, dass auf einmal dominante Positionen sich Sachen nehmen, die Subkulturen für sich etabliert haben oder mit politisch angefüllt haben, finde ich das dann tatsächlich trotzdem amüsant, über welche komischen Wege das dann auch auf einmal zu Selbstverständlichkeit wird, auch wenn klar ist, dass irgendwelche Sachen jetzt nicht so transportiert werden. Aber ich denke eben auch, dass man ja dann wiederum Leute darauf festnageln kann. Also nicht, wenn du das benutzt, aber so zumindest ein, wenn das in irgendeinem öffentlichen Brief steht, dann würde ich immer mit einer Selbstverständlichkeit rangehen und die dann auch durchsetzen, dass es um mehr als zwei Geschlechter geht, die da angesprochen werden. Und Und wenn das nicht, wenn dem nicht nachgegangen wird, wenn das nicht akzeptiert wird, dann habe ich ein Recht darauf, das zum Beispiel einzuklagen. Mhm. Weil das irgendwie dort steht und weil die Bedeutung irgendwie so, und das sind halt schon Sachen, die dann immer, das sind ja dann schon krasse Auseinandersetzungen, aber ich hätte zumindest das Gefühl, dass es dann gehen würde. Also es ist schon so ein bisschen so dieses Einschleusen irgendwie in andere Räume von Sprache oder Wissen. Geht nie glatt, auch wenn viele Sachen geglättet werden, aber so richtig, so funktioniert das, glaube ich, nicht, dass man Sachen so total neutral machen kann. Ja. Auch wenn sich Sachen, auch wenn irgendwie die Sprache angeeignet wird. Gibt's noch Tee? Ja. Ich finde auch, das mit dem Unterstrich, das kommt mir manchmal so ein bisschen auch so wie so ein Sprachhack vor, tatsächlich. Weil es irgendwie, ja gut, dann benutzt man es halt, weil es gut aussieht. Und Queers sehen natürlich besser aus. Immer so. Und dann hängt da aber plötzlich so ein Rattenschwanz mit dran, irgendwie. Ja, den halt, Leute vielleicht gar nicht unbedingt. Ja, aber der hängt ja trotzdem dran. Für bestimmte Leute hängt er dran und den kann man davon auch nicht dringend lösen, weil es massenweise subkulturellen Text gibt, der genau diesen Unterstrich füllt. Genau das bezweifle ich. Ich glaube, dass es halt irgendwie genau das halt dann einfach, dass genau das halt dann auch gewaltvoll abgekattet wird, gerne. Dass genau dieser früher, also dass genau dieser Rattenschwanz dann einfach sich nämlich dann woanders ranhängen darf, weil er irgendwie nicht mehr gewünscht ist. Aber es gibt ihn noch. Und es ist ja auch so, ich meine, auch wenn zum Beispiel beim CSD oder beim Pride oder Christopher Street Day, auch wenn da bis heute eine total homonormative Masse irgendwie auf die Straße geht und für Sachen kämpft, die irgendwie vielleicht aus queerer Perspektive so Hilfe, Hilfe total normativ sind, trotzdem gibt es immer noch die Diskussionen darüber, wer eigentlich irgendwann was wollte und wer eigentlich nicht teilnimmt und was das eigentlich bedeutet. Die Diskussionen finden ja immer noch statt. Das heißt, es wurden zwar Leute ausgeschlossen, aber die haben ja immer noch, die können sich ja immer noch äußern. Und die äußern sich ja auch nach wie vor. Und es ist immer noch, also es findet immer noch Reibung statt. Auch wenn es natürlich irgendwie was ist, wo ich sagen würde, schade, dass das stattfinden muss, schade, dass es nicht anders geht, aber es ist nicht so, dass Leute einfach sich gar nicht mehr äußern können oder sowas. Ja, und es ist ja doch durchaus so, dass ja auch jetzt nicht plötzlich, also so eine Homonormativität, die muss sich ja auch erstmal gebildet haben. Also es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, für die das total gut ist. Das ist ja auch immer das Ding. Es gibt ja auch eine große Menge an Menschen, für die das total wichtig ist, dass es genau so ist, wie es ist, und die ja total profitieren von diesen Sachen, die dann eben in der Mitte oder im Mainstream irgendwie angekommen sind, und für die das. Und dazu gehöre ich bestimmt auch. Also ich meine, auch ich profitiere irgendwie von irgend. Also ich will ja gar nicht sagen, dass ich überhaupt nicht profitiere von irgendwelchen viel zitierten Errungenschaften, die irgendwelche Gay Liberation oder Feminismus Bestrebungen oder was weiß ich, Öko-Bewegung oder, ne? Also das ist ja nicht so, dass ich da gar nicht von profitiere. So. Und andere tun das ja auch. Weil das eben schon bei Homo eher so ein bisschen anklang auch, und bei deinen Befürchtungen, Marlene, was so Ausschlüsse angeht, wenn irgendwas mehr in gesellschaftliche Mitte kommt, fand ich eben zumindest als Schlagwort so das Homo-Nationalismus irgendwie noch ganz sinnvoll einmal zu benennen, was eben auch häufig vorkommt, sobald in verschiedenen Staaten Homorechte gestärkt werden und dadurch, dass viele in vielen Staaten oder in einigen Staaten dann so Homo-Ehe als irgendwie so das Ding von Homorechten verhandelt wird, ist das halt sehr auffällig immer auch eine Verschlechterung, was rassistische Gesetzgebung angeht, also immer so parallel passiert, dass irgendwie zwar dann einerseits gerade irgendwie eine Erweiterung von Homo-Ehenrechten oder Anerkennung von Homo-Ehe oder was auch immer, irgendwas um Homo-Ehe, dass irgendwie die Regenbogenflagge wieder freudig gewedelt wird. Also zum Anlass dieser Anerkennung der Rechte und zeitgleich ist total restriktiv, also irgendwie stark eingrenzende Gesetze auch verabschiedet werden, die dann zum Beispiel bedeuten, dass sich irgendwie ein Staat krasser abschottet, dass irgendwie Einwanderungsgesetze verschlimmert werden, Einwanderung erschwert wird, irgendwie rassistische Gesetze verstärkt werden, solche Sachen. Und das halt, und Homonationalismus geht aber auch noch darüber, dass halt ein Staat sich gleichzeitig auch noch als so demokratisch und offen irgendwie präsentieren kann. Auch darüber. Ich glaube auch, wir müssen das ein bisschen genauer erklären. Ich glaube auch. Also erstmal gibt es ja, also der Zusammenhang zwischen, was weiß ich, Eheöffnung und Asyl ist einfach erstmal, liegt jetzt nicht auf der Hand. Nee, klar. Es ist halt einfach nur, ich würde da jetzt nicht stärker drauf eingehen, weil das nicht so... Aber das war jetzt, ich glaube, sonst ist es sehr aus der Luft. Ich glaube, ich fände es auch ganz gut, wenn du das noch ein bisschen... Also sonst versuche ich das nochmal so ein bisschen mehr zu erklären. Ich glaube, es ist auch gar nicht so unbedingt, dass man jetzt so sagen kann, wenn irgendwie so Homo-Gesetze erlassen werden, die so Homo-Gleichberechtigung stärken, dann heißt das, dass irgendwie rassistische Gesetze auch stärker greifen. Das kann man, glaube ich, so nicht unbedingt sagen, sondern es geht eher darum, dass man muss auf die Diskussionen gucken, die dabei ablaufen, weil nämlich häufig die, und man muss halt auch gucken, wer was sagt. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch das nochmal differenzieren wollen, innerhalb von so Homo-Gemeinschaften oder Communities oder queeren Communities oder schwul-lesbischen Communities so vielleicht am besten, dass das einfach nicht für die breite Masse gilt, sondern es gibt bestimmte Leute, die da bestimmte Argumentationen vertreten, die tatsächlich in Deutschland, würde ich sagen, auch einfach relativ Mainstream sind und leider auch sehr viel Stimme haben. Wo es dann zum Beispiel darum geht, dass häufig die Rechte von Schwulen und Lesben in der Diskussion abgeglichen werden mit einer Gefährdung durch AusländerInnen oder sowas oder MigrantInnen oder so, wo halt wo sich halt bemüht wird, innerhalb von Diskussionen Schwule und Lesben in Deutschland und weiße Schwule und Lesben in Deutschland unter so eine fiktive Gefahr zu stellen, die sich bekämpfen lässt, indem beispielsweise Asylrecht beschränkt wird oder sowas, was ja eh schon total beschränkt wird. Oder rassistische Gesetzgebungen mehr Beachtung finden oder sowas. Also das, was unter Homo-Nationalismus läuft, ist halt so eine Art der Diskussion zu sagen, wir Schwulen und Lesben hier in Deutschland sind halt besonders gefährdet, zum Beispiel durch junge Migranten. Das ist, glaube ich, das ist so die klassische Argumentation. Ja. Die sind irgendwie so total homofeindlich und vor denen muss man uns schützen. Und das ist aber nicht, das ist nicht das, was die breite Masse sagt, sondern das sind Teile, die aber sehr wortgewaltig sind. Zum Beispiel hier Jan Feddersen, der sagt sowas gerne. Oder das ist ein typisches Thema in diesem immer zum CSD rauskommenden Pride-Magazin, das Überregionale, da kommt es ganz viel drin vor. Und das ist das, was unter Homonationalismus läuft. Das hat aber erstmal das kann dann halt zur Folge haben, und es hatte es ja auch teilweise, dass das Einzug hält in Realpolitik. Dass halt geguckt wird, okay, der Staat Deutschland kann sich als liberal verkaufen, indem wir zum Beispiel annehmen, dass es eine Gefährdung von Schwulen und Lesben gibt durch rückständige andere Staaten, weil die da irgendwie verfolgt werden und so. Und hier in Deutschland werden sie nicht verfolgt. Und so funktioniert dann die Diskussion um Homonationalismus. Also dann kann sich der Staat Deutschland oder die Nation Deutschland als besonders liberal und fortschrittlich formulieren, weil es halt diese anderen Länder gibt, in denen die Schwulen und Lesben es so furchtbar schlimm haben. was natürlich ganz viel vergisst, was in Hamburg, in Deutschland irgendwie die vielen Schwulen und Lesben, die vielleicht auch nicht alle weiß sind zum Beispiel, oder auch nicht alle schwul und lesbisch oder so, was denen in Deutschland passiert und unter welchen Gesetzgebungen oder Alltagsgewalten die irgendwie leben. Aber das, was halt unter Homonationalismus läuft, ist so diese Verquickung von Argumentationen. Also zu sagen, wir hier, die Schwulen und Lesben, brauchen Hilfe und brauchen Unterstützung auch von staatlicher Seite, weil wir uns bedroht fühlen durch Migranten, hauptsächlich Migranten. Und durch irgendwie rückschrittliches Denken oder sowas. Genau, und da kann, also das beste Beispiel ist, glaube ich, immer noch dieser versuchte Einbürgerungstest, wo sich das tatsächlich einfach niedergeschlagen hat. Zu gucken, so, wenn Leute einreisen wollen, wenn Leute sich bemühen um eine deutsche Staatsbürgerschaft, Staatsbürgerinnenschaft, dann sollen sie bitte beweisen, dass sie auch Homos gegenüber aufgeschlossen sind. Und dann verknüpft es sich und dann wird es halt, dann wirkt es sich halt brutal aus auf Leute, die irgendwie von rassistischen Strukturen betroffen sind. Und da wird es dann halt irgendwie dann auch real sozusagen. Also auf die Körper gehend und so. Trotzdem würde ich das halt in dem, also da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen mehr zu erklären, weil es halt eben nicht so ist, das eine Gesetz wird erlassen und dafür wird das andere geschlossen oder so. Das ist zu kurz. Also das erklärt die den Sachverhalt nicht richtig. Ich glaube, was ich weiß nicht genau, ob du das meinst, das hatte Peggy Piesche erzählt, ne? Dass irgendwie in den USA, wir können den Vortrag nochmal verlinken, ich weiß nicht, ob es da drin vorkommt, ganz am Anfang. Sie hat einen Vortrag gehalten an der Uni Hamburg und da kam am Anfang drin vor, dass es gerade zu der Zeit, als in den USA Gesetze erlassen wurden zur Eheöffnung gleichzeitig, während dann alle irgendwie ihre Konzentration auf diese Öffnung der Gesetze gerichtet haben und darüber ein großer Jubel entstanden ist, dass gleichzeitig halt Wahlrechte extrem beschränkt wurden, sodass die Dynamik war, dass über den Jubel, über das eine gerechtere Gesetz dann andere Sachen hintenrum verschwiegen werden konnten. Ich glaube, das war so, was natürlich dann auch so auf dem Rücken der anderen passiert, aber nochmal eine andere Dynamik hat, als wenn sich irgendwie so Homo-WortführerInnen hinsetzen und sagen, oder auch Alice Schwarzer, die ist da ja auch irgendwie wahnsinnig drin irgendwie beteiligt, wenn die sich hinsetzen und sagen so, Vorsicht vor den Musliminnen oder so, das ist alles ganz schrecklich für uns und das ist alles irgendwie, das schränkt uns ein und da müssen wir aufpassen und Homo-Rechte in Deutschland lassen sich überhaupt nur durchsetzen, wenn wir uns da mehr abschotten oder da mehr aufpassen oder so. Das ist nochmal was anderes. Cool. Ich muss mal auf Klo. Bin gleich wieder dran. Okay. Aber wir wollten über den CSD oder über Homo-Ehe reden, stimmt. Was, wollten wir das? Wir können auch. Können wir was anderes machen. Können auch schon. Schluss machen. Was? Ja. Wir haben so gerade erst warm geredet. Jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil Joko uns jetzt hier mit so einem wortgewaltigen Redebeitrag irgendwie, jetzt hat er uns hier sitzen lassen. Was haben wir denn hier noch stehen? Wie kamen wir denn jetzt auf dieses Homonationalismus-Thema eigentlich? Ich hatte das aufgegriffen, einfach so als, um ein Beispiel zu nennen für so eine Gleichzeitigkeit, wenn es darum geht, dass gewisse Politiken in die Realpolitik übernommen werden und tatsächlich dann irgendwie sowas in Gesetzgebung enden und das so unter dem Aspekt von Demokratie und Gleichberechtigung oder sowas gemacht wird. Und das, was du halt auch schon meintest, Marlene, dass oder was Joke dann auch schon sagte, halt mehr symbolisch, dass halt irgendwie in eine Richtung sich geöffnet wird und an einer anderen Stelle sich was verschlossen wird. Das muss ja dann noch nicht mal so sein, dass zum Beispiel der queere Rattenschwanz sozusagen abgekattet wird bei einem Gap, sondern es kann auch sein, dass sozusagen an einer Stelle sich was öffnet und an einer anderen Stelle eben dann was zugeht. Also es muss sozusagen nicht immer, ich finde, es funktioniert halt nicht immer, muss nicht dringend dann sozusagen in eine Richtung funktionieren so direkt, sondern das halt einfach auch gleichzeitig, dass es halt so Bewegungen sind. Wie halt immer, wie als ob sozusagen irgendein Ring, irgendein Schutzring um die Mitte, um die dominante Mitte irgendwie halt immer zu klein ist und an der Stelle, an der sich dann irgendwie öffnet, schließt sich was und an der Stelle, an der sich was schließt, öffnet sich vielleicht wiederum auch was. Ja, ich glaube, es ist nicht so, also ich habe auch manchmal so ein Bild irgendwie von so einer stabilen Mitte, die ist natürlich nicht stabil, ne? Weil das ist halt, glaube ich, genau das Ding, es ist halt nicht stabil. Ich glaube, es ist halt eher so, dass Sachen einfach, also ich glaube, es gibt so verschieden starke Kräfte und es gibt halt einfach bestimmte Machtstrukturen, die werden einfach nicht einfach ausgehebelt, so, sondern die verändern sich extrem langsam und viel langsamer als so ein Leben vielleicht auch irgendwie dauert, so irgendwie, und dass man dann eigentlich sozusagen auch als politisch aktives Wesen auch diese Veränderungen gar nicht so eins zu eins beeinflussen kann, sondern dass es halt eher so darum geht, also ich habe so das Gefühl, also was für mich besser funktioniert, ist halt so ein Gedanke von, das irgendwie in Bewegung zu halten und da irgendwie Sachen drauf zu spielen, sozusagen auf so eine Mitte. Ich mache die ganze Zeit was mit den Händen, was man die ganze Zeit nicht sieht. Ich habe, also das ist halt so, ja, so ein Stören dessen, dieser Machtstrukturen irgendwie geht und gar nicht so sehr um so ein radikales Aushebeln oder eben nicht radikal, sondern eben so ein Aushebeln oder so ein Umändern und das halt sozusagen ja, also dass es halt schon so ist, dass irgendwie so die Machtstrukturen, die halt so Gesellschaft strukturieren, und da haben wir zum Beispiel sowas wie Wirtschaft noch gar nicht mit drin, irgendwie sowas kostet, also ne, das ist ja auch noch so ein relativ starker Faktor, fällt mir auch noch ein, ne? Wann verändert sich was, wenn man Geld damit verdienen kann, geht es plötzlich alles ganz leicht. So, bei Kosmetik für Männer fällt mir dabei als Thema ein. Dass so irgendwie das Draufspielen auf so eine relativ starke Machtstrukturen irgendwie und das Stören von solchen Strukturen halt so ein Prozess ist, der halt nicht dazu führt, dass dann diese Strukturen irgendwie ausgehebelt werden, sondern eigentlich, dass dann im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Faktoren irgendwie dann zum Beispiel auch eine Institutionalisierung von bestimmten Themen dann eben so ganz langsam bestimmte Aspekte von Machtstrukturen dann aufgeweicht oder verändert werden oder sowas. Und ja, und dass es eher so funktioniert. Jetzt könnte man ja hervorragend mit so Diskursanalyse reingehen, ne? Oder Diskurstheorie. Aber davon habe ich überhaupt keine Ahnung, deswegen lassen wir das jetzt mal. Ich glaube, unsere Hörenden wären auch sehr dankbar, wenn wir das rauslassen. Nicht machen. Na, aber es gibt halt, das ist nicht so schlimm theoretisch. Es gibt halt schon, wo du das eben meintest, mit dieser flexiblen Mitte irgendwie, dazu gibt es schon, also Anne Waldschmidt aus den Disability Studies, die macht ganz viel mit dieser flexiblen Mitte und die spricht zum Beispiel davon, dass die Gesellschaft momentan eine Gesellschaft ist, die normalisieren will. Also auf der Diskursebene, wo die einzelnen Leute das eben auch eigentlich gar nicht mitkriegen und wo das eigentlich auch gar nicht so aktiv gesteuert wird, dass es halt darum geht, Phänomene zu normalisieren. Also alles mit in die Mitte zu holen. Immer mit in die Mitte zu holen, alles normal zu machen, alles irgendwie eindeutig zu machen und so. Und das funktioniert aber nur dadurch, dass immer wieder andere Sachen wieder und immer subtiler meinetwegen auch oder immer feiner ausgefrickelt oder so an den Rand verwiesen werden. Und das immer wieder, also das ist ja auch diese Idee, dass es die Mitte ohne den Rand nicht geben kann. Denn die Mitte muss sich ja irgendwie definieren gegen irgendeinen Rand, sonst gäbe es die Mitte nicht. Und das ist... Also sie geht davon aus, dass das halt momentan so ein bisschen so, oder dass das momentan so die gesellschaftliche Richtung ist, dass halt versucht wird, alles reinzuholen, aber dass die Ausschlüsse da eben sich drin verändern, dass es die Ausschlüsse trotzdem immer noch gibt. Und ich dachte auch... Ja, das ist echt spannend, weil das ja tatsächlich, wenn man so historisch guckt irgendwie, also nicht, dass ich Historikerin wäre, aber gerade wenn man sowas wie Geschlechterrepräsentation oder sowas irgendwie sich anguckt, irgendwie war es irgendwie vor, weiß ich gar nicht, 100 Jahren irgendwie deutlich einfacher, einfach komplett rauszufallen. Ja. und auch viel selbstverständlicher am Rand sozusagen zu bleiben und man musste sich nicht die ganze Zeit dagegen wehren, irgendwie zu sagen, ich will da gar nicht hin. Hör mir auf mit der Mitte. So. Ja. Und ich glaube, da passt es dann auch wieder, weil ihr eben meintet, jetzt bin ich einfach rausgerannt und jetzt kommt da dieses Thema. Aber ich glaube, es passt dann ja doch, wenn wir über Institutionalisierung reden, dann passt das ja schon, sich auch Homonationalismus nochmal anzugucken und sich zum Beispiel auch dann, was weiß ich, CSD anzugucken oder Homo-Ehe oder so, weil das ja einhergeht. Je mittelkonformer ein Thema wird, umso mehr muss halt auch rausfallen, damit es konform bleiben kann. Mhm. Und da ist es natürlich dann häufig so, dass diejenigen rausfallen, die halt in der Gesellschaft erstmal eher marginalisiert sind und eher die schwächeren, argumentativ schwächeren Plätze besetzen. Und das sind zum Beispiel dann halt auch Migrantinnen oder sowas. Oder POC oder nicht Passdeutsche oder so. Also da passt es ja auch zusammen. Und das würde ich halt auch sagen, ist so ein Riesenproblem an Institutionalisierung. Das, was ja vorhin schon so ein bisschen durchklang, wir müssen gucken, was, wer außen vor bleibt bei Institutionalisierungsprozessen, für wen sind die gut und wer bleibt halt auf der Strecke. Und da finde ich schon, muss man bei so homo- oder schwul-lesbischen oder queeren Institutionalisierungsprozessen auch immer gucken, was die rassistischen Bedeutungen da drin sind, zum Beispiel. Also wie weiß ist das, was da hinten bei rauskommt, zum Beispiel. Oder in der Mitte bei rauskommt. Hm. Nicht hinten. Eben nicht hinten, sondern im Zentrum. Wie weiß ist das, was aus dem Zentrum rauskommt? Ein bisschen sehr plastisch jetzt. Bilder. Schnell ein neues Thema. Unsere Orchidee hat jetzt schon 3 Blüten. Schön. Auch weiß. Tja, so ist das. Es sind auch 3 weiße Blüten. Aber wir haben noch 5 Knospen. Oh mein Gott, 5 Knospen? Was? Ich sehe. Nee, 1, 2, 3, 4 Knospen sehe ich. Tja, so sieht's aus. Ich guck gerade nochmal auf den Zettel. Also ich fände es spannend, nochmal so ein bisschen auf die Homo-Ehe einzugehen tatsächlich. Oder wir widmen, ich meine, jetzt sind wir auch schon so ein bisschen, es war relativ theorielastig jetzt wieder zwischendurch und ich habe es nicht geschafft, das mit Lebensrealitäten sauber in Einklang zu bringen. Das tut mir sehr leid. Ich finde, eigentlich können wir über sowas. Also ich hätte eher Lust, tatsächlich nochmal über dieses Homo-Ehe-Thema nochmal gesondert zu sprechen. Das fände ich, also sowieso ja. Dieses ganze, also würde sich, machen wir jetzt ein kleines Inhaltsplenum. Ja, finde ich auch gut. Also ich weiß nicht, mir war nochmal wichtig bei diesem Thema, ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, wahrscheinlich schon, ich sag's trotzdem nochmal. Mir ist es wirklich ein persönliches Anliegen, weil das tatsächlich was ist, von dem ich so das Gefühl habe, dass es so gerne an mich rangetragen wird irgendwie als Thema oder als so eine Annahme. Ich gehöre zu den Leuten, die irgendwie ja gerne mal so total schimpfen über so Leute, die so, also ich sag dann ja sowas wie Weichspüler-Feministin und sowas irgendwie. Oder verschwinde mal kurz. Steff geht. Ja, ich meine nicht dich, Schatz. Oh nein. Also ich wollte, also oder halt so, also ich habe ja zum Beispiel auch diese ganze Aufschreidebatte, die wir so in der ersten Jahreshälfte oder im ersten Jahresdrittel irgendwie hier hatten, irgendwie, wo es um so sexistische Alltagssituationen und dann plötzlich in Talkshows und keine Ahnung und so. Und wer hat da eigentlich gesprochen und so. Und es gibt ja total viele Beispiele von so auch so feministischen Politiken, wovon ich mich so relativ doll abgrenze, irgendwie, aber halt nicht aufs, also, und da ist es mir halt schon nochmal wichtig, oder mir ist es ein Anliegen irgendwie, dass ich mich nicht abgrenze davon, weil ich denke, dass das falsch ist, oder weil die irgendwie falsche Sachen machen, oder sowas, Wovon ich mich abgrenze, ist tatsächlich ist eher so ein Ding von, das ist jetzt der gute und richtige Feminismus, weil der bewirkt ja auch was. Mhm. Wenn ich irgendwie mit feministischen oder queer-feministischen Forderungen komme oder Weltanschauung oder keine Ahnung was, dann ist das ja so wenig anschlussfähig und dann ist das ja sozusagen eben nicht umsetzbar oder sowas. Und mir ist es total wichtig, nochmal zu betonen, dass ich eher tatsächlich ja so einen Gedanken vertrete von, es ist wichtig, dass es das alles gibt und es ist wichtig, dass diese verschiedenen politischen Strömungen und Kräfte da sind. Und es ist ja auch wichtig, dass wiederum bestimmte feministische Politiken auch wiederum kritisch betrachtet werden aus so einer radikalen Ecke, so in der ich mich verorten würde. Also das, was nicht aber heißt, dass ich das alles falsch finde. Also nur weil ich, keine Ahnung, Missy Magazin zum Beispiel ist eine feministische Zeitschrift, die für ganz viele bestimmt total super ist und die irgendwie irgendwie eine Politik verfolgt, die ich auf einer bestimmten Ebene gutheißen kann. Aber auf einer bestimmten Ebene finde ich das aber total kritisch betrachtenswürdig und kritikwürdig und finde das irgendwie ganz wichtig, da auch irgendwie immer wieder kritisch zu sein und gegen bestimmte Politiken, die da gemacht werden, zu sprechen. Was nicht bedeutet, dass ich das grundsätzlich ablehne, dass das existiert. Sowas wie die Missy oder irgendwelche Feministinnen, irgendwie, was weiß ich, die in irgendwelchen Talkshows auftreten, um zum Thema Sexismus zu sprechen oder der Netzfeminismus. Jetzt kommt Steff mit dem Netzfeminismus. Entschuldigung. Ups. Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Strömungen. Ja. Ja, was auch immer. Also ich glaube, ich will das gar nicht so weit aus. Ich will da gar nicht so viele. Ich wollte es, weil mir das wirklich wichtig ist und das zu dem Thema halt ziemlich gut passt. Und das. Ja. Ich verstehe mich und auch diesen Podcast zum Beispiel als wirklich ein absolutes Nischenprodukt, was irgendwie für eine bestimmte Anzahl von Leuten wichtig ist und irgendwie eine bestimmte Art von Politik irgendwie macht oder verbreitet oder irgendwie diskutiert auf einer bestimmten Ebene. Und ich halte das nicht für die einzig gehbare Lösung, mit feministische Politik oder queere Politik zu machen. So, also, ne, also das, sondern es ist halt einfach irgendwie, ich empfinde mich und zum Beispiel auch diesen Podcast, den ich als eine der wichtigsten politischen Aktionen, die ich so mache, irgendwie verstehe, oder zumindest was die Öffentlichkeit angeht, was halt, als irgendwie ein Puzzlestück in so einem, und ein wichtiges Puzzlestück, was halt irgendwie, genau, ein wichtiges kleines Puzzlestückchen, was halt irgendwie, ich spiele ja gerne Sand im Getriebe so und irgendwie finde das halt auch wichtig, dass es irgendwie, dass es den gibt so und was aber nicht bedeutet, ne, dass ich irgendwie feministische Politiken, die ich sage immer, ich bin total froh, dass das andere machen, weil ich könnte das überhaupt nicht. Ich könnte überhaupt nicht als Gleichstellungsbeauftragte arbeiten irgendwo und dafür sorgen, irgendwie, dass irgendwie in irgendwelchen Betrieben oder in irgendwelchen Stadträten irgendwie mal so ein Frauenblick irgendwie vielleicht mal gesehen wird oder reale Probleme von Müttern, die irgendwie arbeiten oder was auch immer. So, das sind alles so Sachen. Ich bin total froh, dass ich mir diese Diskussion nicht geben muss und dass andere Leute das Interesse und die Kraft haben, das zu machen, weil ich könnte das gar nicht. So, und das war mir, glaube ich, ja, Punkt. Ja. Das war mir wichtig, das nochmal zu statuieren. Ja, finde ich aber auch. Also ich glaube auch, das hatten wir vorhin auch schon, das kam immer mal wieder durch, so mit, wir haben immer nur darüber gesprochen, so was auf der Strecke bleibt bei der Institutionalisierung. Und ich finde deinen Blick eigentlich ganz schön, zu sagen, so, es muss halt einfach ganz, ganz viele verschiedene Praxen geben und Politiken geben. Und ich würde mich wahrscheinlich meistens auch einfach abseits von Institutionalisierung verstehen, wenn ich Politik mache. Und es interessiert mich tatsächlich auch gar nicht so. Also ich bin auch sehr froh, dass es andere gibt, die das machen. Und ich finde es wichtig auch wenn es mich zum Beispiel gar nicht, also manchmal interessiert es mich tatsächlich persönlich gar nicht so, auch wenn ich davon profitiere, merke ich. Also diese Aufschrei-Debatte fand ich ein super Beispiel, weil ich bei der so ganz, ganz klar gesehen habe, so, ah, das sind Sachen, die sind mir durchaus auch schon echt häufig passiert und passieren mir auch immer wieder, aber die Art und Weise, wie das hier gerade diskutiert wird und das, was dabei rauskommt, finde ich zwar spannend, aber es ist irgendwie, es geht mir total ab. Also ich habe da überhaupt gar nicht irgendwie Interesse, mich daran zu beteiligen. Ich gucke mir diese Talkshows gar nicht an. Ich finde es auch gerade, obwohl ich gerne kritisiere und rumnöle, finde ich es gerade müßig, mir so eine Talkshow anzugucken und zu sagen, so wer da irgendwie Scheiße geredet hat und wer da tolle Sachen gesagt hat. Also es ist, und zwar nicht, weil ich das irgendwie langweilig und blöd finde, sondern und ich finde es toll, dass die Leute das gemacht haben, die das gemacht haben, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, es ist einfach überhaupt nicht meine Politikart. Es ist irgendwie überhaupt nicht das, was ich als politisches Handeln irgendwie super finde oder für mich passend finde oder so. Und ich glaube, das ist echt aber auch so eine Geschmackssache. Und ich finde es gut, dass, oder vielleicht etwas mehr als eine Geschmackssache, weil es schon natürlich mit Lebensumständen zu tun hat und natürlich auch sagen, damit zu tun hat, an welchen Stellen ich dann doch rausfalle bei solchen Debatten. Denn natürlich, wenn man es runterbricht, ging es ja auch gar nicht um mich in der Aufschreidebatte oder um uns oder so. Wir waren da ja eigentlich nicht mit gemeint. Na, ich vielleicht schon. Noch eher als du. Ja. Ja. Aber man, also ich hätte ja auch sagen können, ja, ich habe es auch erlebt und finde die Sache geil und ich mache davon mit und Trans kann später kommen, meinetwegen oder so. Und jetzt erstmal, das ist auch wichtig. Ja. Push das irgendwie durch oder positioniere mich als alliierter Typ oder da wären ja verschiedene Sachen möglich gewesen oder so. Aber ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch, wir sind ja nicht alle eine große Familie, die alle mit den gleichen Startvoraussetzungen irgendwie dann mal eben so Politik machen können, sondern es ist ja auch noch so, dass dann eben, dass ja auch nicht nur eine Geschmacksfrage ist, sondern ja auch irgendwie unter welchen Lebensumständen bist du gerade, in welchen Zusammenhängen bist du gerade und wie sehr bist du denn mitgemeint, wenn es um, was weiß ich, Sexismus am Arbeitsplatz geht oder sowas irgendwie. Und wer ist da eigentlich gemeint, wenn es um sowas wie Sexismus am Arbeitsplatz geht oder was auch immer, so und oder wenn es um Anrufungen von Mutterschaft geht oder sowas, was wir ja auch schon mal sehr breit ausgetreten haben hier, dieses Thema. So, also ist ja auch immer so ein bisschen dieses, also ich denke dann schon manchmal so an irgendwelche, also relativ klassisch an irgendwelche Hetero-Feministinnen, die halt, also Frauen, die hetero sind und feministisch, die halt ja schon einfach an bestimmten Stellen dann nochmal eine andere Stimme kriegen als lesbische Frauen zum Beispiel. Also um jetzt nur mal so einen ganz kleinen Ausschnitt zu benennen, an wer spricht wie über Feminismus und welche Themen sind da drin wichtig und über Sexismus, Entschuldigung, wer spricht wie über Sexismus, welche Aspekte davon werden gehört, welche nicht, ne? Und so, also das, wo ich auch finde, dass dann ja wiederum Leute, die dann wieder diesen Punkt von, die dann auch in der Position sind, irgendwie bestimmte politische Aussagen zu treffen und auch mehr gehört werden, zum Beispiel von Leuten, die in machtvolleren Positionen sind und die dann sozusagen noch mehr gehört werden oder ernster genommen werden in ihren Aussagen als andere und wo man dann ja auch wiederum, wie ich finde, auch eine Verantwortung hat irgendwie oder eine solidarische Verantwortung für Leute, die dann eben nicht so viel gehört werden. So, also Leute mit mehr Privilegien können auch Sachen in die Mitte reintragen, leichter als Leute mit weniger Privilegien und haben, wie ich finde, dann auch schon auch irgendwie sowas wie eine politische Verantwortung für andere mit. Ob sie die dann wahrnehmen oder nicht. Mhm. Aber so ganz grundsätzlich erwarte ich das ja schon immer so ein bisschen. Nein. Ist halt, ich glaube, also was mir noch zum Thema irgendwie so politische Kämpfe, die oder Auseinandersetzungen oder Debatten, wie auch immer sie genannt werden, und so ein Desinteresse daran. Also ich merke auch, dass ich dann irgendwie schnell einzelne Sachen sehe, die vielleicht gerade öffentlicher verhandelt werden und dann je nachdem denke, so einmal hingucke und dann denke, ah, lieber nicht. Und das dann eben nicht nur damit zusammenhängt, dass es nicht um meine Lebensrealität geht. Es hat auch was damit zu tun, aber erstmal nicht nur darum, sondern auch so ein bisschen als Selbstschutzfunktion von irgendwie sich auch tatsächlich so einen gewissen Grad an Ignoranz antrainieren, um zu sagen, so guck da lieber nicht genauer hin, irgendwie versuch es wahrzunehmen, aber geh da nicht zu doll drauf ein, weil du reibst dich daran auf. Und das spielt bei mir schon auch noch mit rein, weil je länger ich mir irgendwie Bestrebungen angucke, die darum gehen, irgendwie in Öffentlichkeit zu erlangen und was weiß ich, zum Beispiel Normalität zu erreichen oder sowas oder Anerkennung oder eine bestimmte Gesetzgebung oder sowas, dass es dann einfach extrem anstrengend ist, weil ich dann sozusagen mich selbst kontrollieren muss, was für Gegenargumente mir da einfallen, was für Kritikpunkte mir da einfallen, was mich wütend macht und was mich traurig macht. So, und so auf einmal ganz viele Gefühle und Ideen in meinem Kopf rumschwirren und gar keinen richtigen Ausgang finden und es einfach total anstrengend ist, irgendwie damit dann so umzugehen. Plus dann ja auch die Erfahrung, dass es nie ein Gleichgewicht gibt von eben den Personen, die eben öffentlicher agieren und dann vielleicht auch tatsächlich mit mehr Privilegien an den Stellen, damit mehr Ressourcen ausgestattet sind, das zu machen. Und einer Kritik von weniger privilegierter Stelle aus, dass es halt nie so ein Gleichgewicht gibt von ich zeige mich zwar solidarisch zu diesen Mainstream-Projekten, zu diesen Normalisierungsprojekten, weil ich halt einfach geschichtlich ich mich niemals ganz klar gegen irgendwas aussprechen würde. Sowas wie Homo-Ehe ist der letzte Dreck. Das soll nie passieren. Schafft alle Gesetze sofort wieder ab, die irgendwas mit Homo-Ehe zu tun haben. So wird nicht passieren. Ups! Mist! Jetzt ist es passiert. Das werden wir rausschneiden. Piep, piep, piep. Und Homo-Ehe ist der letzte Dreck. Das wird so rausgeschnitten, dass ich am Ende sage, ich finde Homo-Ehe super. So immer ganz lange dazwischen. Also, da haben wir es. Ist piep, super. Du hast es ja schon gesagt, eben am Stück. Wir müssen es gar nicht mehr zusammenschneiden. Ich liebe Homo-Ehe. Du toppst es ja jetzt auch noch. Steffi, ich ziehe nicht mehr ein auf der Homo-Ehe. Homo-Ehe. zurück zum Thema. Dass ich, was dann eben auch so, sei es eine Debatte um Homo-Ehe oder Aufschrei oder ähnliches angeht, dass ich versuche, mich solidarisch dazu zu verhalten, mich an manchen Stellen dann zurückzuhalten, wie auch immer. Und dass das aber, dass ich weiß, dass es halt nie umgekehrt passieren wird, dass aus der dominanteren oder privilegierteren oder ressourcenreicheren Position aus nie jemand dasteht und irgendwie ganz selbstverständlich guckt, so, ich weiß auch, was für eine Position ich bin, ich muss mich mit den Kritiken, die an diese Position herangetragen werden, mit auseinandersetzen, ich muss versuchen oder ich möchte versuchen, das möglichst ganz viel Kritik irgendwie mitzunehmen. So, das passiert manchmal an manchen Stellen nach längerer Zeit, in dem sich dann auch schon wieder viele Leute aufgerieben haben, um zu sagen, irgendwie so, ey, die Position, die ihr vertritt, blenden große Teile von Lebensrealitäten von vielen anderen Menschen aus. Solche Sachen, da passiert erstmal ganz viel Diskussion, ganz viel Abgrenzung, ganz viel Vorwurf von unsolidarisch sein, was, und damit, was dann eben auch sehr verletzend sein kann. So. Da merke ich, dass ich halt, also so, da fühle ich mich halt auch irgendwie so drin in so einer Dynamik, das immer das wahrzunehmen und dann aber auch für mich abzuwägen, an welcher Stelle ich dann sozusagen trotzdem an dominantere Positionen herantrete, um Kritik zu formulieren. An welchen Stellen ich denke, so, ach, macht doch euren Kram und so, gut, wir werden dann nicht auf einen Nenner kommen und fertig ist. So. Was mir zu Institutionalisierung, das ist jetzt nochmal ein kleiner Themenwechsel, noch eingefallen ist, was jetzt wahrscheinlich auch, du willst keinen Themenwechsel. Ich hab Hunger. Ja. Okay, ich mach's ganz kurz. Nee, ich kann's auch rauslassen. Das war sehr kurz. Ja, ich musste noch an den Studiengang in Hamburg denken, ja. Weil ich den so auch so als so ein Paradebeispiel für dann ja auch gescheiterte Institutionalisierung verstehe. Weil es vielleicht einfach auch zu radikal war. Und dann ja, und dann, also, und dann gibt es innerhalb dessen dann wieder noch mal Auseinandersetzungen. Also das halt im großen Gefüge Universität Hamburg da was ist, was absolut nicht gewollt ist. Und halt auch nur über die Gelder, ja. Weil es halt quasi geschenkt wurde, angenommen wurde. Mhm. So. Naja gut, wir kriegen Professuren geschenkt, dann nehmen wir es halt. Und aber eigentlich nicht anerkannt wird. Und dann innerhalb des Gebildes Gender Studies ist dann noch irgendwie Queer Theory oder Queer Studies oder auch andere. Also so, es ging ja nicht nur in Richtung Queer als nur um Sexualität drehen, sondern dann eben auch alles, was dann auch eben um kritische Wissenschaften, also sei es dann irgendwie Richtung Rassismus, Disability Studies, genau. Naturwissenschaften. Ja, so grob geht das, und dass das Queer innerhalb dessen aber auch immer wieder eh schon von Anfang an Schwierigkeiten hatte. Also von Anfang an da wirklich immer wieder rausgeplumpst ist und dann immer so, es musste immer gewollt sein, nochmal irgendwie reinzunehmen, aber eigentlich war es immer so dabei zu entgleiten. Egal in welche Richtung. Und das war dann eben auch schon immer Thema. Auch schon als es den Studiengang noch gab. Und das dachte ich, das war spannend, weil fand ich nochmal ganz spannend, weil es so ein Punkt von Institutionalisierung war, von dem ich ganz klar profitiert habe. Also da war es super, dass es eine zeitweise Institutionalisierung gab. Mhm. Naja, aber ich möchte das nicht weiter ausführen, sondern vielleicht den Podcast beschließen an der Stelle, damit wir mal was essen können. Was denn? In unsere Mitte aufnehmen können. Genau, damit wir mal unsere Mitte flexibel erweitern können. Besonders Marleen. Die hat gerade das kleinste Zentrum. Oder leerste Zentrum. Genau, das leerste Zentrum. Weil Marleen nicht ordentlich gefrühstückt hat. Ja. Das habe ich gesagt. Mhm. Öffentlich habe ich mich bekannt. Okay. Steff, du hast Musik rausgesucht. Ich habe ganz hervorragende Musik ausgesucht, auch ganz hervorragend passend zu diesem hochsommerlichen Wetter, weil das eben vor einigen Wochen genau das Gegenteil war und es ganz schrecklich viel geregnet hat. Heißt das Lied Rainfall von KünstlerInnen oder Gruppe Drone. Und als ich nach Liedern gesucht habe, habe ich das tatsächlich aber im Kopf nicht Englisch ausgesprochen, sondern Deutsch. Reinfall? also nur, das ging innerhalb von Sekunden, aber und deswegen fand ich das aber auch so als ganz schöne Doppelbedeutung, die dann in dem Wort noch drinsteckt und ich das jetzt einfach mit dieser Bedeutung noch belege, auch wenn es abwegig ist. Ich habe hier auch noch so eine. Ja dann. Entschuldigung. Ja. Wir könnten es als Erfrischung nehmen. Ja. Ich habe noch eine lustige Gedankenverkettung jetzt nochmal gehabt, wo eine von euch meinte, das mit dem Unterstrich, das nimmt immer viel zu viel Platz weg und so. Und ich dann an dem Punkt dachte, wenn es Basel hinkriegt, Schilder zu schreiben, auf denen tatsächlich liebe Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer steht, dann ist damit das mit dem Platz wegnehmen sofort anders belegt. Also. Ich möchte da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Also ich weiß, dass das kann auch. Ich glaube, sie haben mit Schrägstrich. Ich glaube, sie haben nicht liebe Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer auf dem. Aber auch liebe Rheinschwimmerinnen ist einfach. Mit Schrägstrich und noch mit den ganzen Buchstaben. Wort, ja, es ist ein sehr langes Wort. Und das stand da. Das stand da. Ja. Wie kann in Zukunft eigentlich Hangman gespielt werden? Frage ich mich gerade mal so. Mit Unterstrich. Das ist nochmal so ein... Oh. Ja, da habe ich da gerade noch so als Gedanken. Oh, das ist aber also schön. Man könnte ja Unterstriche einführen. Ja. Ja, wir können das... Ja. Ich nehme Unterstrich. Ah, nee, kommt Unterstrichen. Nicht vor. Hm. Und dann, oh, aber der Unterstrich. Hangman hat doch... Naja. Das ist super. Gut. Wir merken, die Gehirne kochen. Wir gehen jetzt mal alle was essen und was duschen. Du und, heißt aber auch Hangperson. Hangman. Nee, das bleibt. Das, oh, das also jetzt aber schnell Schluss machen. Schnell. Bevor wir noch zu radikal werden hier. Kommt gut durch den Rest Juli und macht euch ein paar schöne Tage, so ihr das denn könnt. Gerade und habt eine gute Zeit. Sowieso immer. Immer. Sowieso. Immer eine gute Zeit. Immer eine gute Zeit haben. Und wir freuen uns auf euch. Wahrscheinlich im August. Vielleicht schaffen wir es. Na stimmt, wenn wir uns im Live-Chat. Oh ja, wir kündigen das, wenn wir das machen, auf jeden Fall rechtzeitig. Ja. Und wir würden uns freuen, wenn dann auch Leute teilnehmen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss. I'm gonna go get some more.